Andrea McCain, Theaterschauspielerin. Es ist äußerst schwierig, eine Geschichte neutral zu erzählen, in die man selbst verwickelt ist, die mit Bewunderung begann und im Groll endete. Aber ich werde es versuchen. Ich werde mich ehrlich bemühen, Athena so zu beschreiben, wie ich sie bei unserer ersten Begegnung in der Victoria Street gesehen habe. Sie war, wie sie mir später erzählt hat, gerade aus Dubai zurückgekehrt und hatte neben einer Menge Geld, das sie dort verdient hatte, den Wunsch mitgebracht, alles, was sie gelernt hatte, mit anderen zu teilen. Dieses Mal sei sie nur 4 Monate im Nahen Osten geblieben. Sie habe Grundstücke für den Bau von 2 Supermärkten verkauft und dafür eine enorm hohe Kommission erhalten, die, wie sie sagte, für sie und ihren Sohn zum Leben in den 3 kommenden Jahren ausreichen würde. Sie könne diese Arbeit jederzeit wieder aufnehmen. Jetzt aber sei der Augenblick gekommen, die Gegenwart zu nutzen, intensiv zu leben, solange sie noch jung sei, und alles, was sie gelernt hatte, anderen beizubringen. Sie empfing mich eher kühl. Was führt sie zu mir? Ich spiele im Theater, und wir wollen ein Stück über das weibliche Antlitz Gottes aufführen. Ein Freund, der Journalist ist, hat mir erzählt, dass sie in der Wüste gelebt, eine Zeit lang in den Karpaten bei den Zigeunern verbracht haben und einiges über dieses Thema wissen. Ist das Theaterstück, das Sie aufführen möchten, der einzige Grund, warum Sie hergekommen sind, um etwas über die große Mutter zu erfahren? Gegenfrage: Was hat Sie dazu gebracht, etwas über Sie erfahren zu wollen? Athena stutzte, schaute mich von Kopf bis Fuß an und lächelte. Sie haben recht. Das hier war meine erste Lektion als Meisterin. Unterrichte den, der lernen will. Der Grund ist gleichgültig. Ich bin hierher gekommen, um etwas zu lernen, nicht um zu lehren. Die Frau begann mich zu ärgern. Vielleicht meinte sie das ja ironisch. Meine Beschützerin. Beschützerin? Irgendwann erkläre ich es Ihnen. Meine Beschützerin hat gesagt, dass ich das, was ich brauche, nur lerne, wenn ich dazu von außen angestoßen werde. Und seit ich aus Dubai zurückgekehrt bin, sind Sie der erste Mensch, der mir begegnet ist, um mir das zu zeigen. Was meine Beschützerin gesagt hat, ergibt jetzt einen Sinn. Ich erklärte ihr, dass ich im Rahmen meiner Vorstudien für das Stück mehrere Meister befragt hätte. Doch an dem, was sie lehrten, sei nichts Besonderes gewesen. Allerdings war meine Neugier umso größer geworden, je tiefer ich in das Thema eindrang. Ich sagte ihr auch, ich hätte den Eindruck gewonnen, dass alle Menschen, die mit der großen Mutter zu tun hatten, überspannt seien und etwas orientierungslos wirkten. Wenn Sie tanzen, haben Sie dann sinnliche Gefühle? Fühlen Sie dann, dass Sie eine größere Energie herbeirufen? Wenn Sie tanzen, gibt es da Augenblicke, in denen Sie aufhören, Sie selber zu sein? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Tatsächlich war in den Nachtclubs, den Partys bei Freunden, beim Tanzen immer Sinnlichkeit im Spiel gewesen. Ich fing an, die Männer zu provozieren. Mir gefiel es, in ihren Augen das Begehren zu sehen. Je später es wurde, desto mehr trat ich in Verbindung mit mir selber. Die Tatsache, ob ich jemanden verführte oder nicht, wurde immer nebensächlicher. Athena fuhr fort: Der Tanz ist ein Ritual, genau wie das Theater. Außerdem ist er eine uralte Form, sich dem Partner zu nähern, als würden die Fäden, die uns mit dem Rest der Welt verbinden, von Vorurteilen und Ängsten befreit. Wenn Sie tanzen, können Sie es sich leisten, Sie selbst zu sein. Ich begann ihr mit Respekt zuzuhören. Später werden wir dann wieder zu denjenigen, die wir vorher waren. Verstörte Menschen, die vorgeben, wichtiger zu sein, als sie sich selber empfinden. Genauso fühlte ich mich auch immer. Oder sollten gar alle das Gleiche erleben? Haben Sie einen Freund? Ja. Sie sagte nichts weiter. Sie legte nur die Hand an die Lippen, dass ich schweigen solle. Wir saßen beide auf dem Sofa ihres vollkommen weißen Wohnzimmers, in dem es einen CD-Player und ein kleines CD-Regal gab. Es gab weder irgendwo Bücher noch Bilder an den Wänden. Da sie viel gereist war, hatte ich Gegenstände und Souvenirs aus dem Nahen Osten erwartet. Aber es war alles leer. Und dazu kam jetzt noch die Stille. Athenas graue Augen starrten mich an, aber ich hielt ihren Blick stand und wandte mich nicht ab. Vielleicht war es eine instinktive Reaktion, um klarzustellen, dass ich keine Angst hatte, sondern der Herausforderung ins Gesicht blickte. Nur wurden die Situation, das Schweigen, das weiße Zimmer und der Verkehrslärm draußen allmählich unwirklich. Wie lange noch würden wir da sitzen und nichts sagen? Ich begann, meinen Gedanken nachzuhängen. War ich nur auf der Suche nach Material für mein Stück zu Athena gekommen? Oder ging es mir wirklich um Kenntnisse, das Wissen, die Kräfte? Mir war nicht klar, was mich dazu gebracht hatte, zu einer Hexe zu gehen? Träume aus meiner Jugend fielen mir wieder ein. Wer wollte damals nicht gern einer echten Hexe begegnen? Wer wollte nicht Magie lernen, von den Freundinnen voller Respekt und Furcht angesehen werden? Wer hatte sich nicht als Heranwachsende mit der tausende Jahre dauernden Unterdrückung der Frau beschäftigt? Dieser Phase war ich zwar längst entwachsen, ich tat, was ich wollte, und behauptete mich in einem so schwierigen Feld wie dem Theater. Aber warum war ich dann nie zufrieden? Warum suchte ich immer wieder neue Herausforderungen? Wir waren etwa gleich alt, oder war ich sogar älter? Jetzt trennte uns weniger als eine Armeslänge, und mir wurde etwas mulmig. War sie womöglich lesbisch? Ging es ihr um das Schweigen? Meine Muskeln verkrampften sich allmählich. Ich fühlte mich allein, schutzlos. Ich hatte den verzweifelten Wunsch zu sprechen, oder ich musste unbedingt meinen Geist davon abbringen, mir ständig zu sagen, dass alles mich bedrohte. Wie sollte ich wissen, wer ich war? Wir sind, was wir sagen. Ich wollte aufstehen, mich bedanken und sagen, dass ich nicht gekommen sei, um zu schweigen. Wenn man zu einem Psychiater geht, muss man reden. Wenn man in eine Kirche geht, hört man eine Predigt. Wenn man Magie sucht, trifft man auf einen Meister, der einem die Welt erklären möchte und einem eine Reihe von Ritualen an die Hand gibt. Aber schweigen? Und warum störte mich das dermaßen? Eine Frage ergab die andere. Meine Gedanken überstürzten sich. Ich hätte gern gewusst, wozu es gut war, dass wir beide da saßen und nichts sagten. Plötzlich, nach endlosen Minuten, in denen weiterhin nichts geschehen war, lächelte sie. Ich lächelte auch und entspannte mich. Versuchen Sie, anders zu sein. Nur das. Nur das? Bedeutet Schweigen, anders zu sein? Ich stelle mir vor, dass in diesem Augenblick Tausende von Seelen in London verrückt danach sind, mit jemandem zu sprechen, und Sie sagen mir jetzt, dass das Schweigen den Unterschied ausmacht? Jetzt, wo Sie sprechen und das Universum neu ordnen, werden Sie am Ende davon überzeugt sein, dass Sie Recht haben und ich Unrecht. Aber eines haben Sie gesehen: Schweigen ist anders. Es ist unangenehm. Es bringt einem nichts bei. Meine Bemerkung schien sie nicht zu kümmern. An welchem Theater arbeiten Sie? Endlich fing sie an, sich für mein Leben zu interessieren. Ich wurde wieder ein Mensch mit einem Beruf und allem, was noch dazugehört. Ich lud sie zu einer Aufführung des Stückes ein, das gerade auf dem Spielplan stand. Nur so konnte ich mich rächen, nämlich indem ich Athena zeigte, dass ich etwas konnte, was sie nicht konnte. Dieses Schweigen hatte ein Gefühl von Demütigung in mir hinterlassen. Wie versprochen erschien Athena zur Aufführung. Sie sah sich das Stück an und anschließend kam sie in die Garderobe, um mich zu begrüßen. Sie sagte nicht, ob es ihr gefallen hatte. Meine Kollegen schlugen vor, sie in die Bar einzuladen, in die wir immer nach den Vorstellungen gingen. Meine Kollegen begannen, Athena mit Fragen zu bombardieren. Etwas störte mich. Athenas Antworten waren sehr technisch, als hätte sie in dem Bereich, über den sie sprach, nicht viel Erfahrung. Sie erzählte etwas vom Spiel der Verführung, über Fruchtbarkeitsrituale und schloss mit einer griechischen Sage. Wahrscheinlich, weil ich bei unserer ersten Begegnung erzählt hatte, dass die Ursprünge des Theaters im antiken Griechenland liegen. Sie wird daraufhin die ganze Woche damit verbracht haben, etwas über das Thema zu lesen. Nach Jahrhunderten männlicher Herrschaft kehren wir zum Kult der großen Mutter zurück. Die Griechen nannten sie Gaia, und der Mythos besagt, dass sie zusammen mit Eros, dem Gott der Liebe, aus dem Chaos geboren wurde, der Leere, die vorher im Universum herrschte. Und Gaia brachte das Meer und den Himmel hervor. »Wer war der Vater?«, fragte einer meiner Freunde. »Niemand. Es gibt ein Fachwort dafür, Parthenogenese, was bedeutet, ohne männliches Zutun zu gebären. Es gibt auch einen mystischen Begriff dafür, den wir eher gewohnt sind, die unbefleckte Empfängnis. Von Gaia stammen alle Götter ab, die später die griechische Mythologie bevölkern sollten, auch unser teurer Dionysos, euer Schutzpatron. Doch Gaia geriet in Vergessenheit, je mehr der Mann die öffentlichen Angelegenheiten in den Dörfern und Städten bestimmte. Gaia wurde von Zeus, Ares, Apollo und anderen ersetzt, die alle sehr kompetent waren, aber nicht die magische Kraft der Mutter besaßen, die der Ursprung gewesen war. Anschließend fragte uns Athena über die Theaterarbeit aus. Der Direktor fragte sie, ob sie uns nicht ein paar Stunden geben wolle. Worüber? Über das, was Sie wissen. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich das, was ich über die griechische Mythologie weiß, in einer Woche gelernt. Ich lerne alles in dem Maße, wie ich es brauche. Genau wie Edda es mir gesagt hat. Also hatte ich doch recht gehabt. Aber ich kann mit Ihnen teilen, was mich das Leben gelehrt hat. Alle waren einverstanden. Niemand fragte, wer Edda war. Deirdre O'Neill, bekannt als Edda. Ich habe damals, als sie zum zweiten Mal zu mir kam, zu Athena gesagt, du hättest nicht herzukommen brauchen, nur um mich dummes Zeug zu fragen. Wenn eine Gruppe beschlossen hat, dich als Lehrerin anzunehmen, warum nutzt du die Gelegenheit nicht, um zu einer Meisterin zu werden? Tue, was ich immer getan habe. Versuche, dich gut zu fühlen, selbst wenn du findest, dass du das Allerletzte bist. Glaube nicht, dass du nicht in Ordnung bist. Lasse die große Mutter von deinem Körper und deiner Seele Besitz ergreifen. Überlasse dich ihr durch Tanz oder Schweigen oder die ganz gewöhnlichen Dinge des Lebens, wie beispielsweise den Sohn zur Schule zu bringen, das Abendessen zuzubereiten, die Wohnung aufzuräumen. Alles ist Anbetung, wenn du deinen Geist auf den Augenblick konzentrierst. Versuche niemanden von was auch immer zu überzeugen. Wenn du etwas nicht weißt, dann versuche es herauszubekommen. Doch während du etwas tust, sei wie ein ruhig strömender Fluss und überlasse dich einer höheren Energie. Glaube, das habe ich dir schon bei unserer ersten Begegnung gesagt, glaube an deine Fähigkeiten. Anfangs wirst du verwirrt sein, unsicher. Später wirst du annehmen, dass alle denken, sie würden betrogen. Nichts davon stimmt. Du hast das Wissen, du musst dir dessen nur bewusst sein. Der Geist aller Menschen auf diesem Planeten lässt sich leicht von negativen Gedanken beeinflussen. Alle fürchten sich vor Krankheit, einer Invasion, einem Überfall, dem Tod. Versuche, ihnen die verlorene Freude wiederzugeben. Sei deutlich. Programmiere dich jede Minute des Tages neu mit Gedanken, die dich wachsen lassen. Wenn du ärgerlich bist und durcheinander, dann versuche, über dich selber zu lachen. Lache laut, lache viel über dich. Diese Frau, die sich sorgt, ängstigt und findet, dass ihre Probleme die wichtigsten der Welt sind. Lache über die lächerliche Situation, denn du bist die Verkörperung der großen Mutter, glaubst aber noch, dass Gott ein Mann ist, der unendlich viele Regeln festsetzt. Im Grunde genommen lassen sich die meisten unserer Probleme genau darauf zurückführen, auf das Befolgen von Regeln. Konzentriere dich. Wenn du findest, dass du dein Interesse nicht auf etwas fokussieren kannst, dann konzentriere dich auf die Atmung. Durch deine Nase strömt die Luft, die Energie der großen Mutter in dich hinein. Höre auf das Pochen deines Herzens. Folge den Gedanken, die du nicht kontrollieren kannst. Halte den Wunsch im Zaum, sofort aufzustehen und etwas Nützliches zu machen. Sitze ein paar Minuten am Tag einfach nur da, ohne etwas zu tun. Nutze dies so gut du kannst. Wenn du das Geschirr abwischst, bete. Danke dafür, dass du Geschirr hast, das du waschen kannst. Es bedeutet, dass auf ihm zuvor etwas zu essen gewesen war, das jemanden ernährt hat. Dass du liebevoll für einen oder mehrere Menschen gesorgt, gekocht, den Tisch gedeckt hast. Stell dir vor, wie viele Millionen Menschen in diesem Augenblick überhaupt nichts haben, das sie waschen könnten. Oder niemanden haben, dem sie den Tisch decken könnten. Natürlich sagen die Frauen, ich werde nicht abwaschen, sollen das doch die Männer tun. Nun, das sollen sie ruhig tun, wenn sie wollen. Aber darin sehe ich noch keine Gleichberechtigung. Es ist kein Fehler, einfache Dinge zu verrichten. Auch wenn es heißen würde, ich arbeite gegen die Sache der Frauen, wenn ich morgen einen Artikel über all das veröffentlichen würde. So ein Unsinn. Als wäre Geschirr abwaschen, einen Büstenhalter tragen oder Türen öffnen oder schließen etwas, das mich in meiner Eigenschaft als Frau erniedrigen würde. Ehrlich gesagt liebe ich es, wenn ein Mann mir die Tür aufhält. Vordergründig bedeutet die Geste zwar, sie ist schwach, daher muss ich das tun. In meiner Seele hingegen steht, ich werde wie eine Göttin behandelt. Ich bin eine Königin. Ich bin nicht da, um ausschließlich für die weibliche Sache zu arbeiten. Denn Männer und Frauen sind gleichermaßen eine Verkörperung der großen Mutter, der göttlichen Einheit. Niemand kann größer sein als das. Ich würde zu gern zusehen, wenn du unterrichtest, was du gerade lernst. Das ist das Ziel des Lebens, die Offenbarung. Du wirst zu einem Kanal, hörst dich selber, bist über dich selber überrascht, über das, was du kannst. Erinnerst du dich an die Arbeit in der Bank? Vielleicht hast du es ja nie begriffen, aber es war die Energie, die durch deinen Körper, deine Augen, deine Hände floss. Du würdest sagen, das stimmt nicht ganz. Es war der Tanz. Der Tanz funktioniert nur als ein Ritual. Was ist ein Ritual? Es bedeutet, etwas Monotones in etwas zu verwandeln, das anders ist, rhythmisch, die Einheit kanalisieren kann. Daher bestehe ich darauf, sei anders. Du kannst es bei den einfachsten Verrichtungen sein, beispielsweise auch, wenn du Geschirr abwäschst. Bewege einfach die Hände so, dass sie niemals eine Geste wiederholen, aber halte einen Takt ein. Du bist, was du zu sein glaubst. Jetzt aber fahre wieder zurück nach London und triff jene Menschen, die glauben, du wüsstest alles. Rede dir selber ein, sie hätten recht. Denn wir alle wissen alles. Man muss nur daran glauben. Glaube. Gruppen sind sehr wichtig, das habe ich schon bei unserer ersten Begegnung in Bukarest gesagt, denn sie zwingen uns, an uns selber zu arbeiten. Wenn du allein bist, bleibt dir nichts anderes übrig, als über dich selber zu lachen. Aber wenn du mit anderen zusammen bist, wirst du erst recht lachen und anschließend handeln. Gruppen sind eine Herausforderung. Gruppen erlauben uns, Wesensverwandte zu finden. Gruppen schaffen eine kollektive Energie, in der die Ekstase sehr viel einfacher zu erreichen ist, da sich alle gegenseitig anstecken. Selbstverständlich können Gruppen uns auch zerstören. Aber es gehört zum Leben. Es macht den Menschen aus, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und wenn es jemandem nicht gelingt, seinen Überlebensinstinkt gut auszubilden, dann hat er nicht verstanden, was die große Mutter sagt. Du hast Glück. Eine Gruppe hat dich gebeten, ihr etwas beizubringen. Und das wird dich zu einer Meisterin machen. Heron Ryan, Journalist. Vor dem ersten Treffen mit den Schauspielern hat Athena mich in meiner Wohnung besucht. Seit ich den Artikel über Sarah veröffentlicht hatte, war sie überzeugt davon, dass ich sie verstand, was überhaupt nicht stimmte. Ich war nur daran interessiert, ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Der einzige Grund für meinen Versuch zu akzeptieren, dass es eine unsichtbare Wirklichkeit gab, die in unser Leben eingriff, war eine Liebe, gegen die ich mich wehrte, die aber unmerklich wuchs und mich zu zerstören drohte. Dabei war ich mit meiner Welt völlig zufrieden. Wollte mich überhaupt nicht verändern, obwohl etwas in mir mich dazu drängte. »Ich habe Angst«, sagte sie, kaum dass sie hereingekommen war. »Aber ich muss weitermachen, tun, was meine innere Stimme mir sagt. Ich muss meiner inneren Stimme vertrauen.« »Sie haben eine große Lebenserfahrung, haben bei den Zigeunern, bei den Derwischen in der Wüste gelernt, bei »Zuerst einmal, das stimmt so nicht. Was heißt überhaupt lernen? Wissen anhäufen oder sein Leben verändern?« Ich schlug Athena vor, an diesem Abend gemeinsam etwas zu essen und tanzen zu gehen. Sie nahm die Einladung zum Abendessen an, wollte aber nicht tanzen. Während sie in meiner Wohnung umherging, kam sie erneut auf ihre Frage zurück. »Bedeutet Lernen, Dinge in ein Regal zu räumen, oder sich alles Überflüssigen zu entledigen. In meinen Regalen standen all die Werke, die ich über viele Jahre gekauft, gelesen und mit meinen Anmerkungen versehen hatte. Sie verkörperten meine Bildung, zeigten meine Persönlichkeit und waren meine wahren Meister. Wie viele Bücher haben Sie da? Mehr als 1000, nehme ich an. Und dennoch werden Sie die meisten nie wieder aufschlagen. Sie bewahren das alles auf, weil Sie nicht glauben. Ich glaube nicht? Sie glauben nicht, punktum. Wer glaubt, wird lesen, wie ich über das Theater gelesen habe, nachdem Andrea mir etwas über dessen Entstehung erzählt hat. Aber wichtiger als das Lesen ist das Sprechen. Und aus mir spricht die große Mutter. Und während man spricht, findet man etwas heraus. Etwas herauszufinden bedeutet, die leeren Stellen auszufüllen. Wie ein Leser beispielsweise, der die vom Schriftsteller absichtlich geschaffenen leeren Stellen ausfüllt, indem er sich selber etwas vorstellt, seine eigene Fantasie benutzt. Und hat man damit einmal angefangen, diese Stellen auszufüllen, beginnt man an die eigenen Fähigkeiten zu glauben. Wie viele Menschen würden nicht gern all die Bücher lesen, die sie dort stehen haben? Doch sie können sie sich nicht leisten. Währenddessen stehen ihre Bücher wie tot im Regal und dienen nur dazu, die Freunde zu beeindrucken, die sie besuchen. Ich fand, sie ging ziemlich hart mit mir ins Gericht. Aber das faszinierte mich. Finden Sie, dass ich diese Bibliothek nicht brauche? Ich finde schon, dass Sie lesen sollten, aber Sie brauchen all diese Bücher nicht aufzubewahren. Wäre es zu viel verlangt, wenn wir auf dem Weg ins Restaurant die meisten Bücher an die Leute verteilen, die uns unterwegs begegnen? Die Bücher würden nicht in meinen Wagen passen. Dann mieten wir eben einen Lastwagen. Na, dann würden wir wohl nie im Restaurant ankommen. Ich dachte, Sie sind hierher gekommen, weil Sie sich unsicher fühlen und nicht, um mir zu sagen, was ich mit meinen Büchern machen soll. Ohne meine Bücher würde ich mir nackt vorkommen. Unwissend, wollten Sie sagen? Ungebildet, wenn Sie das richtige Wort suchen. Dann ist Ihre Bildung nicht in Ihrem Herzen, sondern steht auf den Regalen in Ihrer Wohnung. Das reichte. Ich ging zum Telefon und reservierte einen Tisch. Ich sagte, wir würden in einer Viertelstunde kommen. Athena wollte offenbar ausweichen. Weil sie sich zutiefst verunsichert fühlte, war sie zum Angriff übergegangen und lenkte damit von sich ab. Sie brauchte einen Mann an ihrer Seite. Und wer weiß, vielleicht sondierte sie ja gerade bei mir, wie weit sie gehen konnte und benutzte weibliche Tricks, um herauszufinden, was ich alles für sie tun würde. Immer wenn ich mich in ihrer Gegenwart befand, war es so, als bekäme mein Leben einen Sinn. Wollte sie das hören? Nun, das würde ich ihr beim Abendessen gestehen. Ich würde fast alles tun, sogar die Frau verlassen, mit der ich jetzt zusammen war, aber meine Bücher weggeben? Niemals. Machen Sie sich keine Sorgen, sagte ich, und hätte am liebsten ihre Hand genommen. Es wird alles gut gehen. Sprechen Sie morgen vor der Theatergruppe über Kalligraphie. Sprechen Sie übers Tanzen. Sprechen Sie über Dinge, von denen Sie etwas verstehen. Täte ich das, würde ich niemals herausfinden, was ich nicht weiß. Wenn ich morgen auf der Bühne stehe, muss ich meinen Verstand zum Schweigen bringen und mein Herz sprechen lassen. Aber es ist das erste Mal, dass ich so etwas tue. Und ich habe Angst. Möchten Sie, dass ich mitkomme? Sie sagte sofort ja. Im Restaurant bestellten wir Wein. Ich trank, weil ich Mut brauchte, um zu sagen, was ich fühlte. Es erschien mir verrückt, jemanden zu lieben, den ich nicht einmal richtig kannte. Sie trank, weil sie Angst davor hatte, über etwas zu sprechen, über das sie nichts wusste. »Hat Ihnen jemals jemand beigebracht, zu lieben?«, fragte sie. »Sollte sie meine Gedanken gelesen haben?« »Aber dennoch sind Sie wie jeder andere Mensch fähig zu lieben.« »Wie haben Sie es gelernt?« Sie haben es nicht gelernt. Sie glauben. Sie glauben und daher lieben Sie. Athena, ich zögerte, aber es gelang mir, den Satz zu Ende zu bringen, obwohl ich etwas anderes hatte sagen wollen. Vielleicht sollten wir etwas zu essen bestellen. Ich merkte, dass ich noch nicht bereit war, über Dinge zu sprechen, die meine Welt durcheinander brachten. Ich rief den Kellner, bestellte Vorspeisen, dann noch mehr Vorspeisen, ein Hauptgericht, einen Nachtisch und eine weitere Flasche Rotwein. Je länger das Abendessen dauern würde, umso besser. Sie sind eigenartig. Liegt es etwa an dem, was ich über Bücher gesagt habe? Ach, machen Sie, was Sie wollen. Ich bin nicht hier, um Ihre Welt zu verändern. Wenn ich nicht aufpasse, gebe ich Ihnen noch ungefragt Ratschläge. Meine Welt verändern. Wenige Augenblicke zuvor hatte ich genau daran gedacht. Athena, Sie erzählen mir immer, also ich möchte über etwas sprechen, was in dieser Bar in Sibiu passiert ist, mit der Zigeunermusik. Ich weiß nicht, worüber Sie reden. Selbstverständlich wissen Sie es. Ich meine, eine Liebe, die ich ganz allmählich in mir entdecke und die ich mit allen Mitteln zu zerstören versuche, bevor sie sich ganz offenbart. Ich möchte sie Ihnen geben. Es ist etwas von mir, das ich aber nicht besitze. Meine Liebe gehört nicht allein Ihnen, denn es gibt jemanden in meinem Leben. Aber ich wäre glücklich, wenn Sie sie trotzdem annehmen. Das Schweigen war schrecklich. Ich stellte mir schon vor, dass Sie aufstehen und von Ihrem angeblichen Freund bei Scotland Yard reden oder sagen würde, dass Sie sich zwar sehr geschmeichelt fühle, jetzt aber gehen wolle, weil Sie sich noch auf den nächsten Tag vorbereiten müsse. Aber gibt es überhaupt etwas, das man behalten könnte? Alles, was wir besitzen, wird eines Tages weggegeben. Die Bäume geben, um weiterleben zu können. Denn behalten hieße, ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Obwohl ihre Stimme leise und wegen des Weins etwas langsam war, brachte sie alle um uns herum zum Schweigen. Doch das größte Verdienst gehört nicht dem Gebenden, sondern dem Empfänger, der etwas annimmt, ohne sich als Schuldner zu fühlen. Der Mensch gibt wenig, wenn er nur über die materiellen Güter verfügt, die er besitzt. Aber er gibt viel, wenn er sich selber gibt. Sie sagte das alles ohne zu lächeln. Ich fühlte mich, als würde ich einer Sphinx gegenüber sitzen. Diese Sätze sind von dem Dichter Khalil Gibran. Ich habe sie in der Schule gelernt, aber ich brauche das Buch nicht, in dem sie stehen. Ich habe die Worte in meinem Herzen bewahrt. Sie trank noch ein wenig, ich ebenfalls. Ich konnte sie jetzt schlecht fragen, ob sie akzeptierte oder nicht, aber ich fühlte mich leichter. Vielleicht haben Sie ja recht. Ich werde meine Bücher einer öffentlichen Bibliothek schenken und nur ein paar behalten, die ich ganz bestimmt wieder lesen möchte. Andrea McCain, Schauspielerin. Selbstverständlich war es meine Schuld. Hätte ich sie nicht darum gebeten, wäre Athena niemals an jenem Morgen im Theater erschienen. Sie forderte uns auf, uns auf den Bühnenboden zu legen, uns vollkommen zu entspannen und gleichzeitig unseren Atem und jeden einzelnen Körperteil bewusst wahrzunehmen. Entspannen Sie jetzt die Schenkel. Wir gehorchten alle, als hätten wir eine Göttin vor uns. Jemanden, der mehr wusste als wir alle zusammen, obwohl wir diese Art Übung vorher schon hunderte von Malen gemacht hatten. Wir alle waren neugierig, was dann kommen würde. Nun entspannen Sie das Gesicht, atmen Sie tief ein. Glaubte sie wirklich, sie würde uns etwas Neues beibringen? Wir hatten einen Vortrag, eine Vorlesung erwartet. Ich darf mich jetzt nicht aufregen, kehren wir also in die Vergangenheit zurück. Wir entspannten uns und dann kam dieses Schweigen, das uns vollkommen durcheinander brachte. Als ich später mit meinen Kollegen darüber sprach, bestätigten sie, dass sie das Gefühl gehabt hätten, die Übung sei nun zu Ende. Man könne sich wieder hinsetzen, sich umschauen, aber niemand tat es. Wir alle blieben endlose 15 Minuten in einer Art erzwungenen Meditation liegen. Dann kam wieder ihre Stimme. Sie hatten genug Zeit, um an mir zu zweifeln. Der eine oder andere hat Ungeduld gezeigt, aber jetzt werde ich nur noch um eines bitten. Wenn ich bis drei gezählt habe, stehen Sie bitte auf und seien Sie anders. Ich sage nicht, seien Sie jemand anderes, ein Tier, ein Haus. Vermeiden Sie, das anzuwenden, was Sie in Schauspielkursen gelernt haben. Ich bitte Sie hier nicht darum, als Schauspieler zu agieren und Ihre Fähigkeiten zu zeigen. Ich will, dass Sie aufhören, Sie selber zu sein und sich in etwas Unbekanntes verwandeln. Wir hatten die Augen geschlossen, lagen auf dem Boden und niemand wusste, wie der andere reagieren würde. Athena spielte mit dieser Ungewissheit. Ich werde ein paar Worte sagen und Sie werden Bilder zu diesen Begriffen assoziieren. Vergessen Sie nicht, dass Sie von Vorurteilen vergiftet sind und sich, wenn ich Schicksal sage, wahrscheinlich die Zukunft Ihres Lebens vorstellen werden. Wenn ich Rot sage, womöglich mit psychoanalytischen Interpretationen beginnen. Das will ich nicht. Ich will, wie ich bereits gesagt habe, dass Sie anders sind. Sie konnte nicht einmal richtig erklären, was sie wollte. Dies ist das erste Wort. Heilig. Um mich nicht zu langweilen, spielte ich mit. Ich stellte mir meine Mutter, meinen Freund, meine zukünftigen Kinder, eine brillante Karriere vor. Machen Sie eine Geste, die heilig bedeutet. Ich kreuzte meine Arme über der Brust, als würde ich alle mir lieben Menschen umarmen. Später erfuhr ich, dass die meisten die Arme zu einem Kreuz ausgebreitet hatten und ein junges Mädchen die Beine gespreizt hatte, als würde sie Liebe machen. Entspannen Sie sich wieder, vergessen Sie wieder alles und lassen Sie die Augen geschlossen. Die Gesten, die Sie gemacht haben, zeigen mir, dass Sie eine feste Vorstellung von dem haben, was Sie unter heilig verstehen. Das soll keine Kritik sein. Aber genau darauf bin ich heute nicht aus. Daher bitte ich Sie beim nächsten Wort nicht an die übliche Definition zu denken, sondern Ihre Wahrnehmungskanäle so zu öffnen, dass die Vergiftung durch die gewohnte Realität verschwindet. Abstrahieren Sie. Dann können Sie in die Welt eintreten, in die ich Sie führen möchte. Den letzten Satz hatte sie mit solcher Autorität gesagt, dass sich alles veränderte. Die Stimme wusste jetzt, wohin sie uns führen wollte. Da sprach die Meisterin anstelle einer Vortragenden. »Erde«, sagte sie. Und plötzlich begriff ich, wovon sie sprach. Nicht meine Vorstellungskraft war mir wichtig, sondern mein Körper, der Kontakt zum Boden hatte. Ich war die Erde. »Machen Sie eine Geste, die Erde darstellt.« Ich bewegte mich nicht. Ich war der Boden der Bühne. »Ausgezeichnet«, sagte sie. »Niemand hat sich bewegt. Alle haben zum ersten Mal das gleiche Gefühl erlebt. Anstatt etwas zu beschreiben, haben sie es in eine Vorstellung verwandelt.« Dann schwieg sie wieder. 5 endlose Minuten. »Mittelpunkt«. Ich spürte, wie meine ganze Lebensenergie zum Bauchnabel strömte. Und es war so, als strahlte dort ein gelbes Licht. Das machte mir Angst. Wenn mich jemand berühren würde, könnte ich sterben. Die Geste des Mittelpunkts. Der Satz kam wie ein Befehl. Ich legte sofort die Hände auf den Leib, um mich zu schützen. »Ausgezeichnet«, sagte Athena. »Sie können sich hinsetzen.« Ich öffnete die Augen und bemerkte, dass die Scheinwerfer hoch oben über der Bühne gelöscht waren. Ich rieb mir das Gesicht, stand vom Boden auf, meine Kollegen wirkten überrascht. »War das der Vortrag?«, fragte der Regisseur. »Wenn Sie wollen, nennen Sie es Vortrag.« »Danke, dass Sie gekommen sind. Wenn Sie erlauben, werden wir jetzt mit der Probe für das nächste Stück beginnen. Aber ich bin noch nicht fertig. Verschieben wir das auf ein anderes Mal.« Die Reaktion des Regisseurs schien alle zu verwirren. Wir hatten zwar anfangs gezweifelt, aber am Ende hatte es uns gefallen. Athena bückte sich ohne irgendeine Gefühlsregung, um ihre Tasche zu nehmen. In diesem Augenblick hörten wir eine Stimme aus dem Parkett. »Wunderbar!« Heron war mit ihr gekommen. Der Regisseur wirkte besorgt, denn er wusste, dass Heron die Theaterkritiker seiner Zeitung gut kannte und ausgezeichnete weitere Medienkontakte hatte. Sie waren keine Individuen mehr, sondern die Verkörperung von Begriffen. »Schade, dass die Schauspieler nun wieder an ihre Arbeit müssen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Athena, wir werden eine andere Gruppe finden, in der ich das Ende Ihres Vortrags erleben kann. Ich habe da meine Kontakte.« »Moment mal«, sagte der Direktor und schaute in unsere verblüfften Gesichter. »Wer weiß, vielleicht könnten wir ja die heutige Probe verschieben und...« »Lassen Sie nur, ich muss sowieso zurück in die Redaktion. Machen Sie Ihre Probe wie gewohnt. Ich bin gerade auf eine ausgezeichnete Story gestoßen.« Athena kümmerte sich nicht um den Wortwechsel zwischen den beiden Männern, stieg von der Bühne herunter und begleitete Heron. Wir fragten den Direktor, wieso er so reagiert habe. »Diese Frau kommt mir vor wie eine Hexe«, sagte der Regisseur. »Und jetzt los. Zurück an die Arbeit.« Heron Ryan, Journalist. Unwillkürlich hatte ich genau befolgt, was Athena den Schauspielern befohlen hatte. Hatte ihr in allem gehorcht. Nur war ich dazu sitzen geblieben. Ich hielt die Augen offen, um mitzubekommen, was auf der Bühne geschah. Als sie Geste des Mittelpunkts sagte, legte ich die Hand auf meinen Bauchnabel und sah zu meiner Überraschung, dass alle, auch der Direktor, das Gleiche taten. Was war da passiert? Als ich nach Hause kam, hatte Andrea schon ein Bad genommen, den Tisch gedeckt und wartete mit dem Abendessen auf mich. Sie öffnete eine Flasche sehr teuren Weins, füllte zwei Gläser und reichte mir eines. »Na, wie war das Abendessen gestern?« Wie lange kann ein Mensch mit einer Lüge leben? Ich wollte die Frau, die mir gegenüber saß, nicht verlieren. Sie hatte durch dick und dünn zu mir gehalten, auch dann, wenn ich fand, dass mein Leben keinen Sinn hatte. Ich liebte sie. Doch ich tauchte immer mehr in eine verrückte Welt ein. Mein Herz war nicht bei ihr. Es versuchte, widerstrebend groß genug für zwei Menschen zu sein. Da ich niemals riskieren würde, was ich sicher hatte, für etwas Unsicheres aufzugeben, versuchte ich herunterzuspielen, was im Restaurant passiert war. Es ist nicht einfach, mit Athena auszukommen. Andrea lachte, und gerade deshalb werden Männer sie wahnsinnig interessant finden. Sie weckt in euch diesen Beschützerinstinkt, den ihr zwar habt, aber immer weniger einsetzt. Es war besser, das Thema zu wechseln. Ich war mir schon immer sicher gewesen, dass Frauen die übernatürliche Fähigkeit besaßen, zu wissen, was in der Seele eines Mannes vor sich geht. Sie sind alle Hexen. Ich habe zu dem, was heute im Theater passiert ist, ein paar Nachforschungen angestellt. Du hast es nicht mitbekommen, aber ich hatte während der Übungen die ganze Zeit die Augen offen. Du hältst immer die Augen offen. Ich glaube, das gehört zu deinem Beruf. Und du wirst mir erzählen, dass sich alle gleich verhalten haben. Wir haben nach den Proben in der Bar lange darüber gesprochen. Ein Historiker hat mir gesagt, dass es im Apollo-Tempel in Delphi, in dem die Zukunft vorausgesagt wurde, einen Marmorstein gab, der Omphalos, Erdnabel, genannt wurde. Berichte aus dem antiken Griechenland besagen, dass dort das Zentrum der Welt war. Ich habe noch ein paar weitere Nachforschungen angestellt. In Petra, in Jordanien, gibt es einen weiteren konischen Nabel, der nicht nur den Mittelpunkt des Planeten symbolisiert, sondern den des gesamten Universums. Sowohl der Nabel von Delphi als auch der von Petra versuchten, jene Achse sichtbar zu machen, durch die die Energie der Welt fließt, indem sie sichtbar machten, was sich nur auf der, sagen wir mal, unsichtbaren Ebene offenbarte. Auch Jerusalem wird der Nabel der Welt genannt. Ebenso eine Insel im Pazifischen Ozean und ein weiterer Ort, den ich vergessen habe, weil ich ihn niemals damit in Verbindung gebracht habe. Der Tanz. Wie bitte? Ach, nichts. Ich denke, ich weiß, was du sagen wolltest. Die orientalischen Bauchtänze. Die ältesten bekannten Tänze, in denen alles um den Bauchnabel kreist. Ich wollte das nicht erwähnen, weil ich dir erzählt habe, dass ich Athena in Transsilvanien tanzen gesehen habe. Sie war bekleidet. Allerdings begann die Bewegung am Bauchnabel und breitete sich dann über den Rest des Körpers aus. Sie hatte recht. Ich wechselte schnell das Thema, redete über meinen Tag in der Redaktion, wir tranken ein wenig und landeten schließlich im Bett, während es anfing zu regnen. Ich bemerkte, dass Andreas Körper im Augenblick des Orgasmus um den Bauchnabel kreiste. Ich hatte das schon hunderte von Malen miterlebt, aber nie darauf geachtet. Antoine Locadour, Kulturhistoriker. Die Telefonate, in denen er mich bat, das Material bis zum Ende der Woche zu beschaffen, müssen Heron ein Vermögen gekostet haben. Er ließ nicht locker wegen dieser Geschichte mit dem Bauchnabel, die ich vollkommen uninteressant und unromantisch fand. Aber die Engländer sehen nun mal die Dinge anders als die Franzosen. Und anstatt Fragen zu stellen, habe ich nachgeforscht, was die Wissenschaft dazu sagt. Wenn es um Monumente oder Dolmen ging, konnte ich sie historisch einordnen. Aber Herons Fragen überschritten meinen Wissenshorizont. Diesbezüglich schienen die alten Kulturen ausnahmsweise mal einer Meinung zu sein. Sie benutzten dasselbe Wort, um die Orte zu bezeichnen, die sie für heilig hielten. Das war mir bislang nicht aufgefallen, und das Thema begann mich zu interessieren. Als ich die vielen Übereinstimmungen sah, machte ich mich auf die Suche nach dem alles verbindenden roten Faden, das Verhalten des Menschen und sein Glaube. Die erste und logischste Erklärung verwarf ich sofort wieder. Wir werden durch die Nabelschnur ernährt, sie ist der Mittelpunkt der Erde. Ein befreundeter Psychologe, den ich darauf ansprach, sagte mir sofort, diese Theorie ergäbe überhaupt keinen Sinn. Die in der ersten Phase des Lebens im Mittelpunkt stehende Nabelschnur werde nach der Geburt durchtrennt. Und das Gehirn und das Herz treten dann als Mittelpunkt an ihre Stelle. Meinem Freund François Shepka, einem indischen Psychologen, der revolutionär neue Therapiekonzepte entwickelte, brachte es nichts, die Patienten in ihre Kindheit zurückzuführen, um Traumata zu lösen. Viele Probleme, die das Leben gelöst hatte, würden so nur wiederbelebt werden. Und die Menschen würden ihren Eltern die Schuld an ihrem Scheitern und ihren Niederlagen geben. Shepka befand sich im Krieg mit den psychoanalytischen Gesellschaften Frankreichs. Und ein Gespräch über ein albernes Thema wie den Bauchnabel schien für ihn eine entspannende Abwechslung zu sein. Ich traf mich mit Shepka, der vom Thema angetan war, aber nicht gleich zur Sache kam. In einem langen Gespräch gab er mir folgende Informationen. Einem der am meisten geachteten Psychoanalytiker der Geschichte, dem Schweizer Carl Gustav Jung zufolge, trinken wir alle aus derselben Quelle. Sie heißt Weltenseele. Auch wenn wir immer versuchen, unabhängige Individuen zu sein, ist uns ein Teil der Erinnerung gemeinsam. Jung teilt die Entwicklung des Individuums in 4 Etappen auf. Die erste war die Persona, die Maske, die wir täglich tragen, indem wir vorgeben, der zu sein, der wir sind. Wir glauben, dass die Welt von uns abhängt, dass wir großartige Eltern sind und unsere Kinder uns nicht verstehen, dass unsere Chefs ungerecht sind, dass der Traum des Menschen darin besteht, nie zu arbeiten und das ganze Leben lang zu reisen. Viele Menschen bemerken, dass an dieser Geschichte etwas nicht stimmt. Aber da sie nichts ändern wollen, schlagen sie sich solche Gedanken bald wieder aus dem Kopf. Nur wenige versuchen herauszubekommen, was nicht stimmt, und finden am Ende den Schatten. Der Schatten ist unsere dunkle Seite, die unser Handeln und unser Verhalten diktiert. Wenn wir versuchen, uns von der Persona zu befreien, zünden wir ein Licht in uns an und sehen die Spinnweben, die Feigheit, die Engherzigkeit. Der Schatten ist da, um unsere Weiterentwicklung zu verhindern, und normalerweise gelingt es ihm. Wir kehren eilig zu dem zurück, was wir waren, bevor wir anfingen zu zweifeln. Allerdings gelangen einige nach dem Zusammenstoß mit ihren Spinnweben zu einem Entschluss und sagen, ja, ich habe eine ganze Reihe Fehler, aber ich bin würdig. Ich will weiterkommen. In diesem Augenblick verschwindet der Schatten und wir treten in Verbindung mit der Seele. Das Wort Seele ist bei Jung nicht religiös belegt. Er spricht von der Rückkehr zur Weltenseele, der Quelle des Wissens. Die Instinkte schärfen sich. Die Gefühle sind radikal. Die Zeichen des Lebens sind wichtiger als die Logik. Die Wahrnehmung der Wirklichkeit ist nicht mehr so starr. Wir haben Umgang mit Dingen, an die wir nicht gewöhnt sind, reagieren für uns selber überraschend. Wenn es uns gelingt, diesen unaufhörlichen Energiestrom zu kanalisieren, entdecken wir, dass er sich zu einem festen Mittelpunkt in uns entwickelt. Jung nennt ihn in Bezug auf die Männer den alten Weisen und in Bezug auf die Frauen die große Mutter. Dies zuzulassen ist jedoch mit Risiken verbunden. Im Allgemeinen neigen diejenigen, die in diese Phase kommen, dazu, sich als Heilige, Geisterbezwinger, Propheten zu sehen. Es braucht viel Reife, um mit der Energie der alten Weisen oder der großen Mutter umzugehen. Jung ist verrückt geworden, sagte Shepka, nachdem er mir die 4 von dem Schweizer Psychoanalytiker beschriebenen Phasen erklärt hatte. Als er mit seinem alten Weisen in Verbindung getreten ist, hat er angefangen zu behaupten, er werde durch einen Geist namens Philemon geführt. Und am Ende kommen wir zum Symbol des Bauchnabels. Nicht nur Menschen, auch Gesellschaften entwickeln sich in diesen 4 Schritten. Die westlichen Zivilisationen haben eine Persona, Vorstellungen, die uns leiten. In ihrem Versuch, sich den Veränderungen anzupassen, treten unsere Zivilisationen mit dem Schatten in Verbindung. Wir erleben große Massendemonstrationen, in denen die kollektive Energie sowohl zum Guten als auch zum Bösen manipuliert werden kann. Aus irgendeinem Grund befriedigen Persona und Schatten die Menschen nicht mehr. Es ist der Augenblick gekommen, einen Sprung zu wagen, bei dem das Unbewusste sich mit der Seele verbindet. Neue Werte bilden sich heraus. Das habe ich bemerkt. Ich habe festgestellt, dass es ein Wiederaufleben der Verehrung der weiblichen Seite Gottes gibt. Ein sehr gutes Beispiel. Und am Ende dieses Prozesses wird, damit diese neuen Werte ihren Platz finden und behalten, die gesamte Menschheit mit dem Symbolischen in Verbindung treten. Mithilfe der verschlüsselten Sprache, mit der die heutigen Generationen mit dem Wissen ihrer Vorfahren Kontakt aufnehmen. Eines der Symbole der Wiederbelebung ist der Bauchnabel. Auf den Bauchnabel des indischen Gottes Vishnu, der für Schöpfung und Zerstörung verantwortlich ist, setzt sich der Gott, der in jedem Zyklus alles beherrschen wird. Die Yogis halten den Bauchnabel für eines der Chakren, einen der heiligen Punkte des Körpers. Primitivere Völker errichteten Monumente an dem Ort, den sie für den Nabel der Welt hielten. In Südamerika sagen Menschen in Trance, dass die wahre Form des Menschen ein leuchtendes Ei sei, das sich mit den anderen durch Fasern verbindet, die aus seinem Bauchnabel kommen. Auch das Mandala, eine Zeichnung, deren Herstellung eine meditative religiöse Übung ist, stellt einen Bauchnabel dar. Diese Informationen habe ich umgehend nach England übermittelt und merkte dazu noch an, dass die Frau, der es gelinge, in einer Gruppe die gleiche unsinnige Reaktion hervorzurufen, eine ungeheure Macht besitzen müsse. Es würde mich im Übrigen nicht wundern, wenn sie eine Art Paranormale wäre. Ich schlug Kieran vor, sie näher zu studieren. Deirdre O'Neill, bekannt als Edda. Es ist alles schiefgelaufen. Wie konntest du mir nur in den Kopf setzen, dass ich lehren könnte? Warum sollte ich mich vor den anderen lächerlich machen? Ich sollte dich aus meinem Gedächtnis streichen. Als man mir beigebracht hat zu tanzen, habe ich getanzt. Als man mir beigebracht hat, Buchstaben zu malen, habe ich es gelernt. Aber du bist krank. Du hast verlangt, dass ich etwas versuche, was über meine Grenzen hinausgeht. Deshalb habe ich mich in den Zug gesetzt und bin hierher gekommen. Du sollst sehen, wie sehr ich dich hasse. Athena weinte hemmungslos und ihr Atem roch nach Wein. Ich machte ihr einen Tee nach einem geheimen Rezept, das mein Beschützer mir gegeben hatte. Ich stellte ihr die Tasse hin, die sie in einem Zug austrank. Ich nahm das als Vertrauensbeweis. »Warum bin ich so?« fuhr sie fort. »Es gibt Männer, die mich lieben. Ich habe einen Sohn, der mich anbetet und in mir ein Vorbild für sein eigenes Leben sieht. Ich habe Adoptiveltern, die ich als meine wahre Familie empfinde und die bereit wären, für mich ihr Leben zu lassen. Ich habe die leeren Stellen in meiner Vergangenheit ausgefüllt, indem ich meine leibliche Mutter gesucht und gefunden habe. Ich habe genügend Geld, um 3 Jahre lang nichts zu tun, und ich bin nicht zufrieden. Ich fühle mich elend, schuldig, weil Gott mich mit Schicksalsschlägen gesegnet hat, die ich überwinden konnte, und mit Wundern, die ich bestaunt habe. Aber ich bin nie zufrieden. Ich will immer mehr. Ich hätte nicht in dieses Theater gehen und der Liste meiner Siege eine Frustration hinzufügen sollen. Glaubst du, dass das, was du getan hast, nicht richtig war? Sie hielt inne und schaute mich verblüfft an. Warum fragst du mich das? Ich wartete nur auf ihre Antwort. Doch, es war richtig. Ich war mit einem Journalisten zusammen dorthin gekommen, hatte nicht die geringste Ahnung, was ich machen würde. Aber plötzlich spürte ich die Gegenwart der großen Mutter an meiner Seite, die mich führte, mich lehrte, machte, dass meine Stimme eine Sicherheit ausstrahlte, die ich, wie ich im Innersten wusste, gar nicht besaß. Und warum beklagst du dich dann? Weil niemand mich verstanden hat. Ist das denn so wichtig? So wichtig, dass du bis hierher nach Schottland kommst und mich vor aller Welt beschimpfst? Selbstverständlich ist das wichtig. Wenn du alles riskierst, wenn du weißt, dass du das Richtige machst, warum wirst du dann nicht wenigstens dafür geliebt oder bewundert? Das war also das Problem. Ich nahm sie bei der Hand und führte sie in dasselbe Zimmer, in dem sie vor ein paar Wochen die Kerze betrachtet hatte. Ich bat sie, sich zu setzen und sich etwas zu beruhigen, obwohl ich mir sicher war, dass der Tee schon wirkte. Ich ging in mein Schlafzimmer, holte einen runden Spiegel und hielt ihn ihr vor das Gesicht. »Du hast alles erreicht. Und hast um jeden Zoll deines Territoriums gekämpft. Nun schau dir deine Tränen an. Schau dir dein Gesicht an und die Bitterkeit, die es zeigt. Schau die Frau dort im Spiegel genau an. Lache diesmal nicht, sondern versuche, sie zu verstehen. Ich gab ihr ausreichend Zeit, um meinen Anweisungen zu folgen. Als ich bemerkte, dass sie in die gewünschte Trance verfiel, fuhr ich fort: Was ist das Geheimnis des Lebens? Nennen wir es einfach Gnade oder Segnung. Alle sind darauf aus, mit dem zufrieden zu sein, was sie haben. Nur ich nicht. Nur du nicht. Nur ein paar Menschen nicht, die wie wir beide auch im Namen einer größeren Sache Opfer bringen müssen. Unsere Fantasie übersteigt die uns umgebende Welt. Wir gehen über unsere Grenzen hinaus. Einst wurde das Hexerei genannt. Doch zum Glück haben sich die Dinge verändert. Sonst stünden wir jetzt schon auf dem Scheiterhaufen. Lange nachdem die letzten Hexen auf dem Scheiterhaufen starben, versuchte die Wissenschaft, das unangepasste Verhalten der sogenannten Hexen zu erklären, und zwar durch etwas, das gemeinhin als weibliche Hysterie bezeichnet wurde. Diese bringt heutzutage nicht den Feuertod mit sich, schafft aber doch einige Probleme, vor allem am Arbeitsplatz. Aber mach dir nichts daraus, bald wird es Weisheit genannt werden. Blick in den Spiegel, wen siehst du da? Eine Frau. Und was noch? Sie zögerte etwas. Ich ließ nicht locker und sie antwortete schließlich: Noch eine Frau. Aber die wahrhaftiger, klüger ist als ich. Als wäre es eine Seele, die mir nicht gehört, aber ein Teil von mir ist. Genau. Jetzt werde ich dich bitten, dir eines der wichtigsten Symbole der Alchemie vorzustellen: eine Schlange, die einen Kreis bildet und ihren eigenen Schwanz verschlingt. Kannst du dir das vorstellen? Sie nickte. So ist das Leben von Menschen, die so sind wie du und ich. Sie zerstören und bauen die ganze Zeit. Alles in ihrem Leben verläuft so: vom Verlassenwerden zur Begegnung, von der Scheidung zu einer neuen Liebe, von der Bankfiliale in die Wüste. Nur eines bleibt in deinem Leben unverändert. Dein Sohn, er ist der rote Faden in allem. Respektiere das. Sie fing wieder an zu weinen, aber es waren andere Tränen. Du bist hierher gekommen, weil du das Gesicht einer Frau in den Flammen gesehen hast. Lass dich nicht von dem bedrücken, was andere denken. Denn in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten oder in ein paar Jahrhunderten wird sich das Denken geändert haben. Lebe jetzt, was die anderen Menschen erst in der Zukunft leben werden. Was willst du? Du kannst nicht einfach nur glücklich sein wollen, denn das ist leicht und langweilig. Du kannst nicht nur einfach lieben wollen, weil das unmöglich ist. Was willst du? Du willst dein Leben rechtfertigen? Dann lebe es so intensiv wie möglich. Das ist zugleich eine Falle und Ekstase. Versuche, auf die Gefahr zu achten. Und lebe die Freude, das Abenteuer, die Frau zu sein, die hinter dem Bild verborgen ist, das dir der Spiegel zeigt. Ihre Augen schlossen sich, aber ich wusste, dass meine Worte in ihre Seele eingedrungen waren und dort wirken würden. Heron Ryan, Journalist. Ein alter Freund von mir sagt immer: Man lernt 25% von einem Meister, 25%, indem man auf sich selbst hört, 25% von Freunden und 25% durch die Zeit. Bei dem ersten Treffen in Athenas Wohnung, bei dem sie die unterbrochene Unterrichtsstunde im Theater fortsetzen wollte, haben wir alle etwas von, ja, von wem überhaupt gelernt. Sie empfing uns in dem kleinen Wohnzimmer ihrer Wohnung mit ihrem Sohn. Mir fiel als erstes auf, dass das Zimmer vollkommen weiß und abgesehen von einem Sofa, einem Regal mit einer Musikanlage und einem Stapel CDs, leer war. Ich wunderte mich, dass Viorel dabei war, der sich bei einem Seminar doch bestimmt langweilen würde. Ich hoffte, dass Athena da weitermachen würde, wo sie aufgehört hatte. Aber sie hatte offenbar etwas anderes im Sinn. Sie sagte, sie werde Musik aus Sibirien auflegen. Alle sollten einfach nur zuhören, mehr nicht. Meditation ist nichts für mich, sagte sie. Dabei sitzen Leute mit geschlossenen Augen, einem Lächeln auf den Lippen, mit ernstem Gesicht aufrecht da, auf überhaupt nichts konzentriert und sind überzeugt davon, mit Gott oder der Göttin in Verbindung zu sein. Wir werden wenigstens Musik miteinander hören. Wieder dieses unbehagliche Gefühl, als würde Athena nicht genau wissen, was sie machte. Aber fast alle Schauspieler aus dem Theater waren da, auch der Regisseur, der Andrea zufolge das feindliche Terrain sondierte. Die Musik endete. »Tanzen Sie dieses Mal gegen den Rhythmus der Musik!« Athena stellte die CD noch einmal an, diesmal aber viel lauter, und begann ihren Körper unrhythmisch zu bewegen. Nur ein älterer Schauspieler, der im Stück einen betrunkenen König darstellte, machte, was sie gesagt hatte. Niemand sonst bewegte sich. Alle wirkten etwas gehemmt. Jemand schaute auf die Uhr. Es waren erst 10 Minuten vergangen. Athena hörte mit dem Tanzen auf und blickte sich um. »Warum stehen Sie alle so da?« »Es kommt mir etwas lächerlich vor, das zu tun«, hörte man die schüchterne Stimme einer Schauspielerin sagen. »Uns hat man beigebracht, dass Harmonie wichtig ist und nicht das Gegenteil. Machen Sie einfach, was ich sage. Brauchen Sie eine intellektuelle Erklärung? Gut, ich gebe sie Ihnen. Veränderungen vollziehen sich nur, wenn wir etwas machen, das gegen alles verstößt, was wir sonst gewohnt sind.« Dann wandte sie sich an den betrunkenen König. »Warum haben Sie sich darauf eingelassen, gegen den Rhythmus der Musik zu tanzen?« »Das war für mich kein Problem. Ich kann nämlich nicht tanzen.« Alle lachten, und die schwarze Wolke, die im Raum gehangen hatte, verschwand wieder. »Also gut, ich fange noch einmal an. Sie machen entweder, was ich Ihnen vorschlage, oder gehen einfach. Diesmal bin ich es, die bestimmt, wann das Seminar zu Ende ist. Gegen das anzugehen, was er schön findet, verlangt vom Menschen viel aggressive Energie. Genau das werden wir heute entwickeln. Wir werden schlecht tanzen, allesamt.« Es würde nur eine weitere neue Erfahrung sein, und um höflich zu sein, tanzten alle. Ich kämpfte mit mir, denn eigentlich wollte ich zu der wunderbaren, mysteriösen Perkussionsmusik tanzen und nicht gegen sie. Ich fühlte mich dabei so, als würde ich die Musiker, die sie spielten, den Komponisten, der sie sich ausgedacht hatte, angreifen. Mein Körper kämpfte immer wieder gegen das Fehlen von Harmonie, und ich zwang ihn, sich so zu verhalten, wie Athena es verlangt hatte. Viorel tanzte auch, lachte die ganze Zeit, setzte sich aber irgendwann auf das Sofa, vielleicht weil er erschöpft war. Die CD wurde unvermittelt gestoppt. »Warten Sie!« Alle warteten. »Ich werde etwas tun, was ich noch nie getan habe.« Sie schloss die Augen und vergrub das Gesicht in den Händen. »Ich habe auch noch nie gegen den Rhythmus getanzt.« Aber wie es schien, war es ihr schlechter bekommen als uns. Langsam nahm Athena die Hände vom Gesicht, hob den Kopf und sah ganz fremd aus. »Du«, sie wies auf den alten Schauspieler, »solltest morgen zum Arzt gehen. Deine Schlaflosigkeit, dass du ständig ins Bad musst, das ist etwas Ernstes. Es ist ein Prostatakrebs.« Der Mann wurde leichenblass. »Und du«, sie wies auf den Regisseur, »stehe zu deiner sexuellen Identität. Habe keine Angst. Akzeptiere, dass du Frauen nicht magst, dass du Männer liebst.« »Was sagen Sie da? Unterbrich mich nicht. Ich sage das nicht wegen Athena. Ich meine nur deine sexuellen Neigungen. Du liebst Männer. Und ich finde nichts Falsches daran.« »Ich sage das nicht wegen Athena, aber sie war doch Athena. Und du«, sie wies auf mich, »komm her, knie vor mir nieder.« Ich gehorchte, hatte aber Angst wegen Andrea und schämte mich vor den anderen. »Senke den Kopf, ich möchte deinen Nacken berühren.« Ich spürte den Druck ihrer Finger, sonst nichts. Wir verharrten fast eine Minute lang so. Dann ließ sie mich aufstehen und an meinen Platz zurückkehren. »Du wirst nie wieder Schlaftabletten brauchen. Von heute an wirst du wieder ohne schlafen können.« Ich sah Andrea an. Ich erwartete, sie würde etwas dazu sagen, aber ihr Blick zeigte, dass sie genauso verblüfft war wie ich. Eine der Schauspielerinnen hob die Hand. »Ich möchte etwas sagen, aber ich muss wissen, an wen ich mich wende.« »Hagia Sophia.« »Ich möchte wissen, ob, Es war die Jüngste in unserer Gruppe. Sie blickte unsicher um sich, aber der Regisseur machte ihr mit dem Kopf ein Zeichen, fortzufahren. »Ob es meiner Mutter gut geht?« »Sie ist an deiner Seite. Gestern, als du das Haus verlassen hast, hat sie dich dazu gebracht, deine Handtasche zu vergessen. Du bist zurückgegangen, um sie zu holen, und hast festgestellt, dass der Haustürschlüssel in der Wohnung war und du nicht hinein konntest. Du hast eine Stunde gebraucht, um einen Schlüsseldienst zu holen, anstatt zu deiner Verabredung zu gehen, den Mann zu treffen, der auf dich wartete, den Job zu bekommen, den du so gern gehabt hättest. Wäre aber alles so gelaufen, wie du es am Morgen geplant hattest, wärest du 6 Monate später bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Gestern hat die vergessene Handtasche dein Leben verändert.« Die junge Frau begann zu weinen. »Möchte noch jemand etwas fragen?« Eine weitere Hand ging in die Höhe. Es war der Regisseur. »Liebt er mich?« Dann stimmte es also. Die Geschichte mit der Mutter der jungen Frau hatte im Zimmer Gefühlschaos ausgelöst. »Du hast die Frage falsch gestellt. Du musst herausfinden, ob du in der Lage bist, ihm die Liebe zu geben, die er braucht. Und was auch immer geschieht, wird gut sein. Zu wissen, dass man fähig ist zu lieben, ist ausreichend.« Diese Worte waren auch an mich gerichtet. Und Athena, oder wer auch immer das war, wandte sich an Andrea. »Du«, das Blut gefror mir in den Adern, »du wirst die Welt verlieren, die du dir geschaffen hast.« »Was meinst du mit Welt?« »Das ist etwas, von dem du glaubst, dass du es besitzt. Du hast deine Welt in Fesseln gelegt, weißt aber, dass du sie befreien musst. Ich weiß, dass du verstehst, was ich sage, obwohl du gewünscht hast, es nie zu hören.« »Ich verstehe es.« Ich war mir sicher, dass sie von mir sprachen. »War das alles nur eine Inszenierung Athenas?« »Jetzt ist Schluss«, sagte sie, »bringt mir das Kind.« Viorel wollte nicht zu ihr, ihn hatte die Verwandlung seiner Mutter erschreckt. Doch Andrea nahm ihn zärtlich bei der Hand und brachte ihn zu ihr. Athena oder Hagia Sophia oder Shirin, wer auch immer das war, machte mit dem Kind, was sie schon mit mir getan hatte, sie legte ihre Hand auf seinen Nacken. »Erschrick nicht wegen der Dinge, die du siehst, mein Sohn. Versuche nicht, sie von dir zu weisen, denn sie werden so oder so verschwinden. Nutze die Gegenwart der Engel, solange du kannst. In diesem Augenblick hast du Angst, aber nicht so viel Angst, wie du hättest, wenn du hier allein wärst. Du hast aufgehört zu lachen und zu tanzen, als ich deine Mutter umfangen und gebeten habe, aus ihrem Mund sprechen zu dürfen. Ich wusste, dass sie es mir erlauben würde, sonst hätte ich es nicht getan. Ich bin immer als Licht erschienen und werde weiterhin Licht sein, aber heute habe ich beschlossen zu sprechen.« Der Junge umarmte sie. »Ihr könnt gehen. Lasst mich mit ihm allein.« Wir verließen nacheinander die Wohnung, ließen die Frau mit dem Kind zurück. Im Taxi nach Hause versuchte ich, mit Andrea ins Gespräch zu kommen, aber sie bat mich nicht, über das zu sprechen, was gerade geschehen war. Ich schwieg. Meine Seele füllte sich mit Traurigkeit. Andrea zu verlieren war schwer. Andererseits spürte ich einen unendlichen Frieden. Die Ereignisse hatten Veränderungen hervorgerufen, und mir blieb die unangenehme Aufgabe erspart, der Frau, die ich liebte, zu eröffnen, dass ich noch in jemand anderen verliebt sei. Also sagte ich nichts. Zu Hause stellte ich den Fernseher an, Andrea nahm ein Bad. Ich schloss die Augen, und als ich sie wieder öffnete, war das Zimmer von Licht durchflutet. Es war bereits Tag. Ich hatte fast 10 Stunden lang geschlafen. Neben mir lag ein Kärtchen, auf das Andrea geschrieben hatte, sie habe mich nicht wecken wollen und sei direkt ins Theater gegangen. Der Kaffee stehe auf dem Tisch. Es war ein romantisches Kärtchen mit einem Lippenstiftabdruck und einem kleinen Herzaufkleber. Andrea war keineswegs bereit, ihre Welt aufzugeben. Sie würde kämpfen. Und mein Leben würde sich in einen Albtraum verwandeln. Am Nachmittag rief sie an und ihre Stimme war wie sonst. Andrea erzählte mir, dass dieser eine Schauspieler tatsächlich zum Arzt gegangen sei, der eine Tastuntersuchung vorgenommen und entdeckt habe, dass seine Prostata entzündet war. Der nächste Schritt sei eine Blutuntersuchung gewesen, bei der eine beträchtliche Erhöhung des Wertes eines Proteins namens PSA festgestellt worden sei. Es wurde eine Biopsie vorgenommen und es hieß, aller Wahrscheinlichkeit nach handle es sich um einen bösartigen Tumor. Der Arzt hat gesagt, Sie haben Glück. Auch wenn die Lage nicht gerade rosig ist, kann der Tumor noch operiert werden. Und es gibt eine 99%ige Heilungschance. Deirdre O'Neill, bekannt als Edda. Was heißt hier Hagia Sophia? Sie selbst war es gewesen, Athena. Aber sie hatte den Grund des Flusses berührt, der in ihrer Seele fließt. Sie war in Verbindung mit der großen Mutter getreten. Sie hatte nur in eine andere Realität geschaut. Die Mutter der jungen Frau lebte, weil sie tot war, an einem zeitlosen Ort und konnte daher Ereignisse abwenden. Wir Menschen aber werden immer darauf beschränkt sein, nur die Gegenwart zu kennen. Das ist nebenbei gesagt nicht wenig. Eine Krankheit im Inkubationsstadium zu erkennen, bevor sie sich verschlimmert, Nervenzentren berühren und die Energieblockaden lösen, das liegt innerhalb unserer Möglichkeiten. Natürlich sind viele von uns auf dem Scheiterhaufen gestorben, andere wurden verbannt. Und viele von uns haben den Funken der großen Mutter in ihrer Seele am Ende verborgen und unterdrückt. Ich habe nie versucht, Athena dazu zu bringen, in Kontakt mit der Macht zu treten. Sie selbst hat beschlossen, es zu tun. Denn die große Mutter hatte ihr schon mehrere Zeichen gegeben. Sie war ein Licht gewesen, als Athena tanzte. Sie hatte sich in Buchstaben verwandelt, als Athena Kalligraphie lernte. Sie war in den Flammen eines Feuers und in einem Spiegel aufgetaucht. Allerdings war meiner Schülerin nicht klar, wie sie die große Mutter in ihr Leben integrieren sollte, bis sie dann etwas getan hatte, was diese ganze Folge von Ereignissen ausgelöst hatte. Athena, die immer sagte, es käme darauf an, anders zu sein, war im Grunde ein Mensch wie jeder andere Sterbliche auch. Sie hatte ihren eigenen Rhythmus, ihr eigenes Tempo, mit dem sie durchs Leben ging. War sie neugieriger als andere? Vielleicht. War es ihr gelungen, ihre Schwierigkeiten zu überwinden, die darin bestanden, sich als Opfer zu fühlen? Ganz bestimmt. Verspürte sie den Drang, mit anderen, seien es Bankangestellte oder Schauspieler, zu teilen, was sie gerade lernte? In den meisten Fällen lautete die Antwort ja. Ansonsten habe ich versucht, sie anzuregen und ihr klargemacht, dass es wichtig sei, nicht einsam zu sein, denn dazu seien wir nicht geschaffen. Wenn wir uns mit dem Blick der anderen ansehen würden, könnten wir uns selber erkennen. Aber mehr kann ich nicht tun. Weil die große Mutter sich an jenem Abend offenbaren wollte, hat sie Athena möglicherweise eingeflüstert, gehe gegen alles an, was du bislang gelernt hast. Du, die du eine Meisterin des Rhythmus bist, lasse diesen durch deinen Körper fließen, gehorche ihm aber nicht. Deshalb hat Athena diese Übung vorgeschlagen. Ihr Unbewusstes war darauf vorbereitet, die große Mutter in ihr Leben zu integrieren. Aber sie befand sich noch immer im Einklang mit den alten Schwingungen und verhinderte so, dass etwas von außen Kommendes sich manifestieren konnte. Da war Athenas Seele, die dem Klang der Musik folgte, und ihr Körper, der sich in eine vollkommen entgegengesetzte Richtung bewegte. Nach einiger Zeit löste sich die Seele vom Körper. Ein Raum wurde geöffnet, den die große Mutter nun endlich betreten konnte. Besser gesagt, ein Funke der großen Mutter ist dort aufgetaucht. Uralt, aber jugendlich. Weise, aber nicht allmächtig. Außergewöhnlich, aber ohne Überheblichkeit. Athenas Wahrnehmung veränderte sich, und sie sah wieder die Dinge, die sie als Kind gesehen hatte, die parallelen Wirklichkeiten dieser Welt. In solchen Momenten können wir nicht nur den Körper eines Menschen, sondern auch dessen Gefühle sehen. Das heißt, Katzen sollen das können. Und ich glaube es auch. Zwischen der körperlichen und der spirituellen Welt gibt es eine Art Hülle von wechselnder Farbe, Intensität, wechselndem Licht, die von den Mystikern Aura genannt wird. Von ihr ausgehend ist alles einfach zu erkennen. Die Aura gibt Auskunft über den augenblicklichen Zustand des Menschen. Wenn Athena mich jetzt sähe, würde sie um meinen Körper herum eine violette Farbe mit ein paar gelben Flecken erkennen, Das bedeutet, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe und meine Mission auf dieser Erde noch nicht beendet ist. Zugleich mit der menschlichen Aura erscheinen durchsichtige Formen, die gemeinhin Geister genannt werden. Das war bei der Mutter der jüngsten Schauspielerin der Fall, an jenem Abend übrigens das einzige Mal, dass eine andere Macht ins Schicksal eingegriffen hat. Ich bin fast sicher, dass diese Schauspielerin sogar schon wusste, dass ihre Mutter an ihrer Seite war, bevor sie ihre Frage stellte. Die einzige Überraschung war für sie die Geschichte mit der Handtasche gewesen. Der Tanz, bei dem der Rhythmus nicht eingehalten werden durfte, hatte die Leute eingeschüchtert. Warum? Weil wir alle gewohnt sind, die Dinge so zu machen, wie sie gemacht werden sollten. Niemand mag einen falschen Schritt tun. Vor allem dann nicht, wenn er sich dessen bewusst ist. Auch Athena nicht. Es wird ihr nicht leicht gefallen sein, etwas vorzuschlagen, das allem zuwiderlief, was sie liebte. Ich bin glücklich darüber, dass in diesem Augenblick die große Mutter den Kampf gewonnen hat. Ein Mann wurde vom Krebs errettet. Ein anderer hat jetzt seine sexuellen Neigungen akzeptiert. Ein dritter nimmt jetzt keine Schlafmittel mehr. Alles, weil Athena den Rhythmus durchbrochen hat, indem sie den Wagen bremste, der gerade mit Höchstgeschwindigkeit fuhr. Und damit alles durcheinander brachte. Andrea McCain, Schauspielerin. Die Geschichte verbreitete sich in Windeseile. Am nächsten Montag, das Theater ist montags immer geschlossen, war Athenas Wohnung rappelvoll. Wir hatten alle Freunde mitgebracht. Sie wiederholte das Ritual vom letzten Mal, verlangte von uns ohne Rhythmus zu tanzen, als brauchte sie die kollektive Energie, um zu Hagia Sophia zu gelangen. Viorel war wieder anwesend und ich beobachtete ihn. Als er sich auf das Sofa setzte, wurde die Musik ausgestellt und die Trance begann. Und die Befragungen. Wie zu erwarten war, ging es in den ersten drei Fragen um Liebe. Bleibt so und so weiter bei mir, liebt so und so mich, werde ich betrogen? Athena sagte nichts. Die vierte Person, die keine Antwort erhielt, beschwerte sich. Was ist denn nun? Werde ich betrogen? Ich bin Hagia Sophia, die universelle Weisheit. Ich habe die Welt mit niemand anderem geschaffen als der Liebe. Ich bin der Anfang von allem, und vor mir ist das Chaos. Wenn also jemand von euch die Kräfte kontrollieren will, die das Chaos beherrschen, dann befrage er Hagia Sophia nicht. Die Liebe füllt alles. Sie kann nicht Inhalt eines Wunsches sein, weil sie in sich ein Ziel ist. Sie kann nicht betrügen, da sie nicht mit Besitz verbunden ist. Sie kann nicht gefangen gehalten werden, weil sie wie ein Fluss ist und die Barrieren überfluten wird. Wer versucht, die Liebe in Gefangenschaft zu halten, der muss die Quelle abschneiden, die sie nährt. Und in diesem Fall wird das Wasser, das du aufgestaut hast, verfaulen. Hagias Blicke schweiften über die Gruppe. Viele waren zum ersten Mal hier. Und sie sprach von Dingen, die sie sah. Drohenden Krankheiten, Problemen am Arbeitsplatz, Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern, Sexualität, ungenutzten Potenzialen. Ihr seid nicht hier, um eindeutige Antworten zu erhalten. Meine Mission ist, euch zu provozieren. In der Vergangenheit gingen Herrscher und Beherrschte zu Orakeln, damit diese ihnen die Zukunft vorhersagten. Die Zukunft aber ist launisch, denn sie wird durch in der Gegenwart getroffene Entscheidungen bestimmt. Haltet das Fahrrad in Fahrt, denn wenn die Bewegung aufhört, werdet ihr stürzen. Denjenigen, die jetzt auf dem Boden sitzen und die nur hergekommen sind, um Hagia Sophia kennenzulernen, und sich von ihr die Wahrheit bestätigen zu lassen, die sie sich wünschen, denen sage ich, kommt bitte nicht wieder. Oder fangt an zu tanzen und bringt eure Mitmenschen auch dazu. Das Schicksal wird mit denjenigen unerbittlich umgehen, die in einem Universum leben wollen, das bereits zu Ende ist. Die neue Welt ist die der großen Mutter, die zusammen mit der Liebe gekommen ist, um die Himmel vom Wasser zu trennen. Wer glaubt, er habe versagt, wird immer versagen. Derjenige, für den es beschlossene Sache ist, dass er nicht anders handeln kann, wird von der Routine zerstört werden. Derjenige, für den es beschlossene Sache ist, dass er Veränderungen verhindern muss, wird zu Staub werden. Verflucht seien diejenigen, die nicht tanzen. und andere daran hindern zu tanzen. Ihre Augen sprühten Feuer. Ihr könnt gehen. Im Raum blieben nur Viorel, Hagia Sophia, Hiren und ich zurück. Ich will, dass nur Andrea da bleibt. Wortlos nahm Hiren seinen Mantel und ging. Hagia Sophia blickte mich an, und ganz allmählich sah ich, wie sie sich in Athena zurückverwandelte. Ich kann diesen Wandel nur beschreiben, indem ich sie mit einem Kind vergleiche. Wenn es ärgerlich ist und weint, können wir den Ärger in seinen Augen sehen. Aber dann vergisst es ihn schnell. Ist aber der Ärger verflogen, dann ist das Kind nicht mehr das Kind, das eben noch geweint hat. Ein Etwas, wenn wir es so nennen wollen, scheint sich in Luft aufgelöst zu haben, sobald sich dessen Werkzeug nicht mehr darauf konzentriert. Ich stand vor Athena, die erschöpft zu sein schien. »Mach mir einen Tee.« Sie erteilte mir Befehle. Und sie war nicht mehr die universelle Weisheit, sondern die Frau, an der mein Partner interessiert oder in die er verliebt war. Wohin würde uns beide diese Verbindung führen? Aber einen Tee zuzubereiten, würde die Situation nicht noch komplizierter machen. Ich ging in die Küche, erhitzte Wasser, tat getrocknete Kamillenblüten hinein und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Viorel war auf ihrem Schoß eingeschlafen. »Du magst mich nicht.« Ich sagte dazu nichts. »Und ich mag dich auch nicht«, fuhr sie fort. »Du bist hübsch, elegant, eine ausgezeichnete Schauspielerin. Du bist sehr viel gebildeter als ich, obwohl meine Familie auch viel in meine Ausbildung investiert hat. Aber du bist unsicher, arrogant, misstrauisch. Wie Hagia Sophia gesagt hat, du bist zwei, obwohl du nur eine sein könntest.« »Ich wusste nicht, dass du dich an das erinnern kannst, was du in Trance sagst, denn dann bist du auch zwei, Athena und Hagia Sophia. Ich habe zwar zwei Namen, bin aber nur eine. Oder ich bin alle Menschen der Welt. Und genau darauf will ich hinaus. Da ich eine und alle zugleich bin, gibt mir der Funken, der auftaucht, wenn ich in Trance gerate, genaue Anweisungen. Selbstverständlich bin ich die ganze Zeit bei halbem Bewusstsein. Sage aber Dinge, die aus einem unbekannten Winkel meiner selbst kommen. Als würde mich die Milch der großen Mutter nähren. Diese Milch, die in unser aller Seelen fließt und die das Wissen der Welt in sich trägt. Seit vergangener Woche, als ich das erste Mal in Verbindung mit dieser neuen Form trat, erschien mir das Erste, was mir gesagt wurde, zuerst als unsinnig. Ich sollte dich lehren. Sie machte eine Pause. Selbstverständlich dachte ich damals, ich halluzinierte, denn ich empfand keinerlei Sympathie für dich. Sie machte noch eine Pause, diesmal länger als vorher. Aber heute hat die Quelle weiter darauf bestanden, und ich stelle dich nun vor die Wahl. »Warum nennst du sie Hagia Sophia?« »Ich habe sie so getauft. Es ist der Name einer Moschee, die ich in einem Buch gesehen habe und die ich sehr schön fand.« »Du wirst meine Schülerin sein, wenn du es willst.« »Mein Leben hat eine neue Wendung genommen. Ich habe Hagia Sophia in mir entdeckt. Und es war kein Zufall, dass du eines Tages bei mir zur Tür hereinkamst und sagtest, ich mache Theater, wir wollen ein Stück über das weibliche Antlitz Gottes aufführen.« »Wirst du mir alles beibringen, was du weißt?« »Alles, was ich nicht weiß.« »Ich werde mit dir zusammen lernen, wie ich es dir schon bei unserer ersten Begegnung gesagt habe. Und ich sage es jetzt noch einmal. Wenn ich alles gelernt habe, was ich brauche, gehen wir getrennte Wege.« »Kannst du jemanden etwas lehren, den du nicht magst?« »Ich kann jemanden, den ich nicht mag, trotzdem lieben und achten. Die beiden Male, in denen ich in Trance war, konnte ich deine Aura sehen. Mir ist im Leben noch keine begegnet, die weiterentwickelt gewesen wäre. Du kannst etwas in dieser Welt verändern, wenn du mein Angebot annimmst.« »Wirst du mir beibringen, Auren zu sehen?« Ich wusste es selber nicht, dass ich dazu in der Lage war, bis ich zum ersten Mal eine gesehen habe. Du wirst auf deinem Weg am Ende auch das lernen. Ich verstand, dass man jemanden lieben kann, den man nicht mag. Ich willigte ein. Aaron Ryan, Journalist. Der Redaktionsleiter gab mir ein Video und wir gingen in den Vorführraum, um es anzusehen. Das Video war am Morgen des 26. April 1986 aufgenommen worden und zeigte eine Alltagsszene in einer ganz normalen Stadt. Ein Mann sitzt in einem Café, eine Mutter geht mit ihrem Baby durch die Straße, die Leute sind geschäftig, gehen zur Arbeit, zwei Männer warten an der Bushaltestelle, ein Mann liest Zeitung auf einer Bank auf einem Platz. Die nächste Szene zeigte parkende Schulbusse. Sie würden dort ein paar Tage stehen bleiben und es würde weiter nichts geschehen. Die Bilder waren sehr schlecht. Das ist kein Tracking, das ist die Strahlung. Das Video wurde vom KGB aufgenommen, dem sowjetischen Geheimdienst. In der Nacht auf den 26. April um 1.23 Uhr ereignete sich der schlimmste, dem Menschen anzulastende Unfall in Tschernobyl in der Ukraine. Durch die Explosion eines Atomreaktors wurden die Menschen in der Region einer Strahlung ausgesetzt, die 90 Mal höher war als die der Bombe von Hiroshima. Die Region hätte evakuiert werden müssen, aber kein Mensch hat etwas gesagt. Die Regierung macht schließlich keine Fehler. Eine Woche später meldete die Lokalzeitung von Tschernobyl auf Seite 32 in einer kleinen fünfzeiligen Notiz den Tod der Arbeiter, mehr nicht. In der Zwischenzeit wurde in der gesamten ehemaligen Sowjetunion der Tag der Arbeit gefeiert. Und in Kiew defilierten die Menschen, ohne zu wissen, dass unsichtbarer Tod in der Luft lag. Und er fuhr fort: Ich möchte, dass Sie nach Tschernobyl fahren und sehen, wie es dort heute aussieht. Sie sind hiermit zum Sonderreporter befördert worden. Sie werden eine 20-prozentige Gehaltserhöhung erhalten und zudem das Vorschlagsrecht für Artikel haben. Ich hätte vor Freude Luftsprünge machen sollen, aber mich überkam eine ungeheure Traurigkeit, die ich überspielen musste. Ich konnte ihm nichts entgegenhalten, ihm nicht sagen, dass es im Augenblick zwei Frauen in meinem Leben gab, ich nicht aus London weg wollte, dass mein Leben und mein geistiges Gleichgewicht auf dem Spiel standen. Ich fragte ihn, wann ich fahren solle. Er meinte, sobald wie möglich, denn Gerüchten zufolge beabsichtigten andere Länder, die Produktion von Atomenergie entscheidend zu erhöhen. Mir gelang ein ehrenhafter Abgang, indem ich ihm sagte, ich müsse noch ein paar Spezialisten dazu befragen, mich in die Sache einarbeiten und dass ich abreisen würde, sobald ich alles notwendige Material gesammelt hätte. Es handelte sich um ein ernstes Thema, das mit der entsprechenden Sorgfalt behandelt werden musste. Am Ende des Arbeitstages suchte ich den Redaktionsleiter auf und schlug ihm vor, Tschernobyl am Jahrestag des Unfalls zu besuchen. Bis dahin könnte ich noch Nachforschungen anstellen, weitere Fachleute befragen und in Erfahrung bringen, wie die englische Regierung mit der Tragödie umgegangen sei. Er war einverstanden. Ich rief Athena an, sie hatte ja gesagt, ihr Freund arbeite bei Scotland Yard, und jetzt war der Augenblick gekommen, ihn um einen Gefallen zu bitten, da Tschernobyl ja kein als geheim eingestuftes Thema war und die Sowjetunion nicht mehr existierte. Sie versprach mir, mit ihrem Verlobten zu sprechen, meinte aber, sie könne mir nicht garantieren, dass ich die gewünschten Informationen erhalten würde. Sie sagte auch, sie werde am Tag darauf nach Schottland fahren und erst wieder zum nächsten Treffen der Gruppe zurück sein. Welcher Gruppe? Die Gruppe. Also waren die Treffen schon Routine geworden. Ich wollte mich erkundigen, wann wir uns treffen, uns unterhalten und die offenen Fragen besprechen könnten, doch sie hatte bereits aufgelegt. Ich ging nach Hause, schaute mir eine Nachrichtensendung an, aß allein zu Abend und holte danach Andrea vom Theater ab. Ich kam gerade rechtzeitig, um das Ende des Stückes mitzubekommen und war überrascht zu sehen, dass die Person auf der Bühne nicht die war, mit der ich seit 2 Jahren zusammenlebte. Es lag etwas Magisches in ihren Gesten. Die Monologe und Dialoge hatten eine Intensität, die ich nicht gewohnt war. Ich sah eine Fremde, eine Frau, die ich gern an meiner Seite gehabt hätte. Und mir wurde bewusst, dass ich sie ja an meiner Seite hatte, dass sie mir keineswegs fremd war. »Wie ist dein Gespräch mit Athena gelaufen?«, fragte ich auf dem Nachhauseweg. »Gut. Und wie geht es bei dir voran?« Sie wechselte das Thema. Ich berichtete ihr, dass ich befördert worden war, erzählte ihr von Tschernobyl, aber sie zeigte kein großes Interesse. Allerdings fragte sie mich, sobald wir zu Hause waren, ob wir nicht zusammen baden sollten, und kurz darauf fanden wir uns im Bett wieder. Vorher hatte sie diese Perkussionsmusik voll aufgedreht. Sie sagte mir, sie hätte von Athena eine Kopie bekommen und meinte, ich solle nicht an die Nachbarn denken. Wir würden sowieso zu sehr auf sie Rücksicht nehmen und nie unser Leben so führen, wie wir es wollten. Was dann passierte, konnte ich überhaupt nicht einordnen. Sollte die Frau, die vollkommen wild mit mir Liebe machte, am Ende ihre Sexualität entdeckt haben? Und beigebracht oder provoziert hatte das eine andere Frau? Denn während sie mich mit noch nie erlebter Heftigkeit packte, sagte sie ununterbrochen, »Heute bin ich dein Mann und du meine Frau.« Und das ging fast eine Stunde so. Ich probierte Dinge aus, die ich zuvor nie gewagt hatte. Irgendwann schämte ich mich, wollte sie bitten aufzuhören, aber sie schien die Situation fest im Griff zu haben. Ich gab mich hin, denn ich hatte keine andere Wahl. Und was das Schlimmste war, ich war wahnsinnig neugierig. Am Ende war ich erschöpft, aber Andrea schien mehr Energie zu haben als zuvor. »Bevor du einschläfst, möchte ich, dass du eines weißt«, sagte sie. »Wenn ich weitermache, wird dir Sex die Gelegenheit geben, mit Göttern und Göttinnen Liebe zu machen. Das hast du heute erlebt. Ich möchte, dass du, bevor du einschläfst, weißt, dass ich die große Mutter in dir geweckt habe.« Ich hätte sie gern gefragt, ob sie das von Athena gelernt habe, hatte aber nicht den Mut dazu. »Sag mir, ob es dir gefallen hat, eine Nacht lang Frau zu sein.« »Es hat mir gefallen. Ob es mir immer gefallen würde, weiß ich nicht. Aber es hat mich zugleich erschreckt und beglückt.« »Sag mir, ob du erlebt hast, was du schon immer einmal erleben wolltest.« »Es ist eines, sich von einer Situation hinreißen zu lassen, aber etwas anderes, kühl darüber zu reden. Ich sagte nichts, obwohl ich keinen Zweifel daran hatte, dass sie die Antwort wusste.« »Nun ja«, meinte Andrea, »all das hatte ich in mir, wusste es aber nicht. Auch die Maske, die heute gefallen ist, als ich auf der Bühne stand, hast du die Veränderung bemerkt?« »Selbstverständlich. Du hast ein besonderes Licht ausgestrahlt.« »Charisma, die göttliche Kraft, die sich im Mann und in der Frau offenbart. Die übernatürliche Macht, die wir niemandem zeigen müssen, weil alle sie bemerken. Sogar die Menschen, die keinerlei Sensibilität besitzen. Aber sie offenbart sich erst, wenn wir nackt für die Welt gestorben sind und für uns selber wiedergeboren werden. Gestern Abend bin ich gestorben. Heute, als ich die Bühne betrat und mir klar wurde, dass ich genau das tat, was ich mir ausgesucht hatte, bin ich aus meiner Asche neu erstanden. Ich habe immer versucht, die zu sein, die ich war. Aber es gelang mir nie. Wir können so tun, als liebten wir. Wir können uns aneinander gewöhnen. Wir können ein Leben lang in Freundschaft, innigem Einverständnis zusammenleben, eine Familie gründen, jede Nacht Sex miteinander und Orgasmen haben und dennoch fühlen, dass in allem eine armselige Leere liegt, dass etwas Wichtiges fehlt. Im Namen dessen, was ich über die Beziehungen zwischen Mann und Frau gelernt habe, versuchte ich, um Dinge zu kämpfen, die es nicht verdienen. Und das schließt dich beispielsweise mit ein. Heute, als wir Liebe gemacht haben, als ich alles gab und merkte, dass auch du dein Bestes gabst, begriff ich, dass mich dein Bestes nicht mehr interessiert. Ich werde neben dir schlafen. Und morgen gehe ich. Das Theater ist mein Ritual. Dort kann ich ausdrücken und entwickeln, was ich will. Ich begann, alles zu bereuen. Dass ich nach Transsilvanien gefahren war, um dort einer Frau zu begegnen, die möglicherweise gerade mein ganzes Leben zerstörte. Dass ich die erste Gruppe angeregt, in einem Restaurant meine Liebe erklärt hatte. In diesem Augenblick hasste ich Athena. »Ich weiß, was du gerade denkst«, sagte Andrea, »dass deine Freundin mich einer Gehirnwäsche unterzogen hat. Das stimmt aber nicht.« »Ich bin ein Mann, auch wenn ich mich heute im Bett wie eine Frau benommen habe. Ich bin eine aussterbende Spezies.« Denn ich sehe um mich herum nicht mehr viele Männer. Wenige Menschen riskieren, was ich riskiere. Dessen bin ich mir sicher. Und deshalb bewundere ich dich auch. Aber willst du mich nicht fragen, wer ich bin? Was ich will? Was ich mir wünsche? Ich fragte sie. Ich will alles. Ich will Wildheit und Zärtlichkeit. Ich will die Nachbarn stören und versuchen, sie zu beruhigen. Ich will keine Frauen im Bett, aber ich will Männer, wahre Männer, wie dich beispielsweise. Sollen sie mich lieben oder benutzen? Ich will frei lieben und will, dass die Menschen um mich herum dasselbe tun. Ich spürte, dass sich Andrea allmählich beruhigte. Sie machte zwei Tassen Kaffee, die wir gemeinsam tranken. Dann lächelte sie wieder, fragte mich nach meiner Beförderung, sagte, dass sie sich wegen der Montagsversammlungen Sorgen mache, weil sie am Morgen erfahren hatte, dass Freunde von Freunden weitere Leute eingeladen hatten und der Versammlungsort zu klein wurde. Ich umarmte sie, sie kuschelte sich an meine Schulter. Obwohl ich erschöpft war, wartete ich, bis sie einschlief. In jener Nacht träumte ich überhaupt nicht. Ich hatte keinerlei Vorahnungen. Aber am nächsten Morgen, als ich aufwachte, sah ich, dass ihre Kleider nicht mehr da waren. Der Schlüssel lag auf dem Tisch, ohne ein Kärtchen zum Abschied. Deirdre O'Neill, bekannt als Edda. Die Menschen lesen jede Menge Geschichten über Hexen, Feen, Paranormale und über Kinder, die von bösen Geistern besessen sind. Sie schauen sich Filme an, in denen Rituale mit Pentagrammen, Schwertern, Anrufungen vorkommen. Dagegen ist nichts zu sagen. Es ist wichtig, die Fantasie zu entwickeln. Diese Umwege gehören dazu. Wer sie aber hinter sich lässt, ohne irgendwelchen Betrug aufzusitzen, der wird am Ende auf die wahre Tradition treffen. Diese Tradition ist durch Folgendes gekennzeichnet. Der Meister sagt seinem Schüler nie, was er zu tun hat. Beide sind nur Reisegefährten, die das schwer zu ertragende Gefühl von Fremdheit angesichts sich ständig verändernder Wahrnehmungen und neuer Horizonte miteinander teilen, die sich ihnen eröffnen. Von Türen, die sich schließen, von Flüssen, die manchmal den Weg unterbrechen, doch die man nicht überschreiten, sondern denen man folgen sollte. Der Unterschied zwischen Meister und Schüler besteht einzig darin, dass der Meister etwas weniger Angst hat als der Schüler. Der wahre Meister weckt im Schüler den Mut, die eigene Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen, obwohl auch er die Dinge fürchtet, die er gefunden hat, und noch mehr Furcht vor dem hat, was ihn hinter der nächsten Wegbiegung erwartet. Ich war eine junge, begeisterte Ärztin, die mit einem Austauschprogramm der englischen Regierung in die rumänische Provinz ging, um ihren Mitmenschen zu helfen. Als ich aufbrach, hatte ich Medikamente im Gepäck und jede Menge Vorurteile im Kopf. Ich hatte klare Vorstellungen davon, wie Menschen sich verhalten sollten, was man brauchte, um glücklich zu sein, welche Träume wir uns erhalten, wie die Beziehungen zwischen Menschen sich gestalten sollten. Ich war noch zu Zeiten der blutigen, aberwitzigen Diktatur nach Rumänien gereist und im Rahmen eines Programms, das die Impfung der gesamten Bevölkerung Transsilvaniens vorsah, von Bukarest aus dorthin gefahren. Mir war damals nicht klar, dass ich nur eine weitere Figur in einer komplizierten Schachpartie war, bei der unsichtbare Hände meine Ideale manipulierten und alles, was ich allein für die Menschheit zu tun glaubte, einen doppelten Zweck erfüllte. Die Regierung des Nachfolgers des Diktators zu stabilisieren und England zu erlauben, Waffen auf einem von den Sowjets beherrschten Markt zu verkaufen. Meine guten Absichten genügten nicht, weil ich schon bald feststellen musste, dass Impfungen allein nicht ausreichten. Es grassierten andere Krankheiten in der Region. Ich schrieb ständig Bittbriefe um weitere Mittel, die mir aber versagt wurden. Immer hieß es, ich solle mich nur um die mir übertragene Aufgabe kümmern. Ich war empört und fühlte mich ohnmächtig. Ich hatte das Elend aus nächster Nähe kennengelernt, hätte Möglichkeiten gehabt, etwas zu tun, wenn man mir ein paar Pfund Sterling gegeben hätte. Aber keiner war daran sonderlich interessiert. Unsere Regierung wollte nur, dass die Zeitungen über diese Gruppen berichteten, die sie in humanitärer Mission in verschiedene Gebiete der Welt geschickt hatte, und dass ihre Wähler und die Opposition das lasen. Selbstverständlich hatte sie neben ihrem Wunsch, Waffen zu verkaufen, auch die besten Absichten. Ich war verzweifelt. Was zum Teufel war nur mit dieser Welt los? Eines Nachts bin ich allein in den Wald gegangen und habe Gott verflucht, der in allem und allen gegenüber ungerecht war. Ich saß am Fuß einer Eiche, als mein Beschützer zu mir trat. Er meinte, ich könnte erfrieren. Ich antwortete ihm, ich sei Ärztin, ich kenne meine körperlichen Grenzen, und wenn ich an diese Grenzen käme, würde ich ins Camp zurückkehren. Ich fragte ihn, was er dort im Wald mache. Ich unterhalte mich mit der Frau, die mich hört, denn die Menschen sind taub, sagte er und ließ mich dort sitzen. Ich dachte, er meinte mich. Aber nein, die Frau war der Wald. Ich sah ihn durch den Wald davongehen, gestikulieren und Unverständliches sagen. Ich war also nicht die Einzige auf der Welt, die mit sich selber sprach. Das beruhigte mich. Als ich gerade gehen wollte, kam er zu mir zurück. »Ich weiß, wer Sie sind«, sagte er. »Im Dorf haben Sie den Ruf, ein guter Mensch, immer gut gelaunt und hilfsbereit zu sein. Aber ich sehe etwas anderes in Ihnen. Wut und Frustration.« Ich wusste nicht, ob ich einen Spion der Regierung vor mir hatte, sagte ihm aber alles, was ich gerade fühlte. Ich musste meinem Herzen Luft machen, auch wenn ich Gefahr lief, festgenommen zu werden. Wir gingen zusammen zum Feldlazarett, in dem ich arbeitete. Ich nahm ihn mit in den Schlaftrakt, der in diesem Augenblick leer war. Meine Kollegen amüsierten sich bei einem Fest, das alljährlich in der nahen Stadt gefeiert wurde, und lud ihn ein, etwas mit mir zu trinken. Er zog eine Flasche aus der Tasche. »Palinka«, sagte er, und meinte damit das hochprozentige traditionelle Getränk des Landes. »Ich lade Sie ein.« Wir tranken gemeinsam. Ich bekam nicht mit, dass ich allmählich betrunken wurde. Ich merkte es erst, als ich versuchte, ins Bad zu gehen, über etwas stolperte und zu Boden fiel. »Bewegen Sie sich nicht«, sagte der Mann, »schauen Sie genau auf das, was Sie vor Augen haben.« »Eine Ameisenkolonne.« »Ameisen gelten allgemein als sehr klug, verfügen über Erinnerungsvermögen, Intelligenz, Organisationsfähigkeit, Opfergeist. Sie sammeln im Sommer Nahrung, horten sie für den Winter, und jetzt gehen sie in diesem eisigen Frühling wieder hinaus, um zu arbeiten. Würde morgen die Welt von einem Atomkrieg zerstört, würden die Ameisen überleben.« »Woher wissen Sie das alles?« »Ich habe Biologie studiert.« »Und wie nutzen Sie Ihr Studium, um die Lage Ihres Volkes zu verbessern? Wieso gehen Sie allein im Wald umher und reden mit den Bäumen?« »Erstens war ich nicht allein. Außer den Bäumen haben Sie mir zugehört. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, ich habe die Biologie aufgegeben, um Schmied zu werden.« Mühsam stand ich auf. In meinem Kopf drehte sich alles, aber ich war noch klar genug, um die Lage dieses armen Mannes zu erfassen. Er hatte, obwohl er studiert hatte, keine Arbeit bekommen. Ich sagte, in meinem Land sei das genauso. »Sie liegen ganz falsch. Ich habe die Biologie aufgegeben, weil ich als Schmied arbeiten wollte. Schon als Kind war ich fasziniert von diesen Männern, die den Stahl mit dem Hammer bearbeiten, dabei eine eigenartige Musik machen, um sich herum Funken verbreiten, das glühende Eisen ins Wasser tauchen und damit Wolken aus Wasserdampf schaffen. Ich war ein unglücklicher Biologe, denn mein Traum war, das starre Metall sanfte Formen annehmen zu lassen. Bis eines Tages ein Beschützer kam.« »Ein Beschützer?« »Nehmen wir einmal an, dass Sie beim Anblick dieser Ameisen, die genau das tun, wozu sie bestimmt sind, ausrufen, das ist ja fantastisch. Die Wächter sind genetisch darauf vorbereitet, sich für die Königin zu opfern. Die Arbeiter schleppen Blätter, die 10-mal schwerer als sie selber sind. Die Ingenieure bauen Tunnel, die Stürme und Überschwemmungen überstehen. Sie liefern sich tödliche Kämpfe mit ihren Feinden, leiden für die Gemeinschaft, aber sie fragen sich nie, was machen wir hier? Die Menschen versuchen, die vollkommene Gesellschaft der Ameisen nachzuahmen. Und ich als Biologe erfüllte meine Rolle, bis jemand kam und mich fragte, stellt dich das, was du tust, zufrieden? Ich sagte selbstverständlich, ich nütze meinem Volk. Und reicht dir das? Ich wusste nicht, ob mir das reichte, aber sagte zu ihm, er sei arrogant und egoistisch. Er entgegnete, das mag sein, aber du hast bislang nur wiederholt, was Menschen tun, seit es Menschen gibt. Du ordnest Dinge. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass dieser Mensch, der mir diese Frage gestellt hatte, vom Himmel geschickt worden, ein Engel, ein Beschützer war. »Warum nennen Sie ihn Beschützer?« »Weil er mir gesagt hat, dass es zwei Traditionen gibt. Eine, die uns Jahrhunderte hindurch dazu anhielt, immer das Gleiche zu machen. Die andere, die uns die Pforten zum Unbekannten öffnet. Aber diese zweite Tradition ist unbequem und gefährlich, weil sie, wenn sie zu viele Anhänger hat, am Ende eine Gesellschaft zerstören wird, deren Organisation nach dem Vorbild der Ameisen so viel Mühe gekostet hat. Daher ist diese Tradition zu etwas Geheimem geworden und konnte nur so viele Jahrhunderte überleben, weil ihre Anhänger mit Symbolen eine geheime Sprache geschaffen haben.« »Haben Sie ihn noch mehr gefragt?« »Natürlich. denn obwohl ich es leugnete, wusste er, dass ich mit dem, was ich tat, nicht zufrieden war. Mein Beschützer meinte, ich habe Angst davor, Schritte zu tun, die von der Gesellschaft nicht vorgesehen sind. Aber trotz meiner großen Ängste erscheint mir ein solches Leben letztlich sehr viel interessanter. Ich wollte mehr über die Tradition wissen, und er sagte etwas wie, solange Gott männlich ist, werden wir immer Nahrung und ein Dach über dem Kopf haben. Wenn die große Mutter am Ende ihre Freiheit erringt, werden wir möglicherweise unter freiem Himmel schlafen und von Luft und Liebe leben müssen. Es sei denn, wir sind imstande, Gefühl und Arbeit ins Gleichgewicht zu bringen. Der Mann, der später mein Beschützer wurde, fragte mich, wenn du nicht Biologe wärst, was wärst du dann? Ich sagte, Schmied, aber das bringt kein Geld. Er entgegnete, nun, wenn du es leid bist zu sein, was du nicht bist, dann gehe und vergnüge dich und feiere das Leben, indem du mit einem Hammer auf Eisen schlägst. Mit der Zeit wirst du herausfinden, dass dir das mehr Zufriedenheit bringt. Es wird dir einen Sinn geben. Wie folge ich dieser Tradition, von der du erzählt hast? Wie ich schon sagte, durch Symbole, war seine Antwort. Beginne damit zu tun, was du möchtest, und alles sonst wird dir offenbart werden. Glaube daran, dass Gott eine Mutter ist, die sich um ihre Kinder kümmert und niemals zulassen wird, dass ihnen Böses geschieht. Ich habe das getan und überlebt. Es ist mir nicht leicht gefallen, aber eines Abends habe ich meiner Familie gesagt, dass ich, obwohl ich alles hatte, wovon ein Mann träumte, unglücklich sei, dass ich in Wahrheit dazu geboren sei, Schmied zu sein. Irgendwann habe ich meine Anstellung aufgegeben und meine eigene Schmiede aufgemacht, die anfangs ein totaler Reinfall war. Gerade als ich begann, an das Leben zu glauben, verschlechterte sich meine Lage ganz entschieden. Eines Tages wurde mir während der Arbeit plötzlich klar, dass ich ein Symbol vor mir hatte. Ich erhielt den Stahl unbearbeitet und musste ihn zu Autoteilen, landwirtschaftlichen Maschinen oder Küchenutensilien umformen. Wie geschieht das? Zuerst einmal erhitze ich das Stahlblech unter höllischer Hitze, bis es rot wird. Dann ergreife ich den schwersten Hammer und schlage darauf, bis das Stück die gewünschte Form erhalten hat. Dann wird es in einen Eimer mit kaltem Wasser getaucht und die ganze Werkstatt füllt sich mit dem Zischen des Dampfes, während das Stück wegen des plötzlichen Temperaturwechsels knackt und ächzt. Diesen Prozess wiederhole ich so oft, bis das Stück vollkommen ist. Einmal genügt nicht. Der Schmied machte eine lange Pause, zündete sich eine Zigarette an und fuhr fort. Manchmal erträgt der Stahl, den ich in die Hände bekomme, diese Behandlung nicht. Die Hitze, das Hämmern und das kalte Wasser führen zu Rissen. Und ich weiß dann, dass er nie zu einer guten Pflugschar oder einer Wagenachse werden wird. Dann werfe ich ihn einfach auf den Haufen Alteisen neben dem Eingang meiner Schmiede. Ich bitte nur um eines. Mein Gott, meine Mutter, gib nicht auf, bis es mir gelungen ist, die Form anzunehmen, die du von mir erwartest. Versuche es so, wie du es für richtig hältst, solange du willst, aber werfe mich nie auf den Haufen für Alteisenseelen. Nach dem Gespräch mit diesem Mann wusste ich, obwohl ich betrunken war, dass mein Leben sich verändert hatte. Es gab eine Tradition hinter allem, was wir gelernt haben, und ich musste mich auf die Suche nach Menschen machen, die bewusst oder unbewusst imstande waren, die weibliche Seite Gottes zu offenbaren. Anstatt über meine Regierung und deren politische Manipulationen zu schimpfen, beschloss ich zu tun, wozu ich wirklich Lust hatte, die Menschen zu heilen. Der Rest interessierte mich nicht mehr. Da ich kein Geld hatte, um Medikamente zu kaufen, wandte ich mich an die Frauen und Männer in der Region, die mich in die Welt der Heilpflanzen einführten. Ich lernte eine Volkstradition kennen, die bis in die graue Vorzeit zurückreichte und von Generation zu Generation als etwas weitergegeben wurde, das sich auf Erfahrung gründete und nicht auf Fachwissen. Damit konnte ich mehr tun, als meine eigenen Möglichkeiten erlaubten, denn ich war jetzt nicht mehr nur dort, um eine Aufgabe zu erfüllen, die mir die Universität gestellt hatte, oder um meiner Regierung zu helfen, Waffen zu verkaufen, oder um ungewollt Propaganda für politische Parteien zu machen. Ich war dort, weil es mich zufrieden machte, Menschen zu heilen. Mein Beschützer hatte meine Welt aus dem Gleichgewicht gebracht, auch wenn er nur ein einfacher Mann, ein Schmied aus dem Volk der Roma war. Ich habe ihn mindestens einmal im Jahr in seinem Dorf besucht, und wir haben uns darüber unterhalten, wie das Leben sich vor unseren Augen auftut, wenn wir es wagen, die Dinge anders zu betrachten. Heute verdiene ich als Ärztin in Edinburgh ein Vermögen, aber ich würde noch mehr verdienen, wenn ich in London praktizieren würde. Doch ich möchte lieber das Leben genießen und etwas freie Zeit haben. Ich tue das, was mir gefällt. Ich verbinde die Heilverfahren der Alten, die Tradition der Arkana, mit den modernsten Verfahren der heutigen Medizin, der Tradition des Hippokrates. Wenn ich Zweifel habe, bitte ich die große Mutter um Hilfe. Sie ist mir nie eine Antwort schuldig geblieben. Aber sie hat mir immer geraten, zurückhaltend zu sein. Sie hat Athena sicher mehrfach denselben Ratschlag gegeben. Aber Athena war zu sehr von dieser Welt fasziniert, die sich ihr auftat, und hat nicht darauf gehört. Eine Londoner Zeitung, 24. August 1994. Die Hexe von Portobello. London, Copyright Jeremy Lutton. Ich glaube aus verschiedenen Gründen nicht an Gott. Man braucht nur zu sehen, wie sich diejenigen aufführen, die glauben. Das war die Reaktion von Robert Wilson, einem Ladenbesitzer an der Portobello Road. Die Straße, die auf der ganzen Welt für ihre Antiquitätengeschäfte und den sonnabendlichen Trödelmarkt bekannt ist, wurde gestern Abend zu einem regelrechten Kriegsschauplatz. Mindestens 50 Polizisten des Royal Borough of Kensington und Chelsea waren nötig, um die Gemüter zu beruhigen. Am Ende des Tumults waren Verletzte zu beklagen, allerdings nur leicht Verletzte. Der Auslöser der fast 2 Stunden dauernden Schlägerei war eine Demonstration, die Reverend Ian Buck gegen den, wie er es nannte, Satanskult im Herzen Englands organisiert hatte. Buck zufolge wurde eine Gruppe verdächtiger Leute, die sich immer montags nachts trafen, um den Dämon anzurufen, die Nachbarschaft nicht zur Ruhe kommen lassen. Die Zeremonien würden von der Libanesin Shireen H. Khalil geleitet, die sich selber Athena, die Göttin der Weisheit, nannte. Sie versammelte etwa 200 Leute in einem alten Getreidespeicher. Mit jeder Woche wurden es mehr Menschen, und am vergangenen Montag hatten ebenso viele Menschen draußen gestanden und auf eine Möglichkeit gewartet, hineinzugelangen und auch an der Veranstaltung teilnehmen zu können. Als Reverend Buck feststellen musste, dass keine seiner mündlichen Beschwerden, Eingaben, Unterschriftensammlungen und Briefe an die Zeitungen Erfolg hatten, beschloss er, seine Gemeinde zu mobilisieren, indem er sie dazu aufforderte, sich um 19 Uhr vor dem Speicher zu versammeln und die Satansanbeter am Hineingehen zu hindern. Gleich nach Eingang der ersten Anzeige haben wir jemanden hingeschickt, der das Lokal inspiziert hat. Es wurden weder Drogen gefunden, noch gab es Hinweise auf ungesetzliche Praktiken, sagte ein Polizeibeamter, der nicht genannt werden möchte. Denn es wurde bereits eine offizielle Untersuchung der Ereignisse angeordnet. Da die Musik immer um 10 Uhr abends abgestellt wurde, lag keine Ruhestörung vor und wir konnten nichts machen. In England gibt es Religionsfreiheit. Reverend Buck sieht die Sache vollkommen anders. Tatsächlich hat diese Hexe von Portobello, die Meisterin der Scharlatanerie, Kontakte bis in die höchsten Regierungskreise. Daher rührt die Untätigkeit der Polizei, die vom Steuerzahler dafür bezahlt wird, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wir leben in einer Zeit, in der alles erlaubt ist. Die Demokratie wird aufgrund ihrer grenzenlosen Freiheit ausgenutzt und zerstört. Der Geistliche meint, die Gruppe sei ihm gleich suspekt vorgekommen. Sie hätte ein heruntergekommenes Gebäude gemietet und es tagelang renoviert. Ein sicheres Zeichen dafür, dass es sich um eine Sekte handelte, deren Mitglieder einer Gehirnwäsche unterzogen worden waren. Denn niemand sonst auf der Welt würde unentgeltlich arbeiten. Auf die Frage, ob seine Gemeindemitglieder nicht ebenfalls karitative Arbeit leisteten oder die Gemeinde unterstützten, antwortete Buck: »Das, was wir machen, tun wir im Namen Jesu.« Gestern Abend wurden Shireen Khalil, ihr Sohn und ein paar ihrer Freunde von Bucks Gemeindemitgliedern, die mit Plakaten und Megafonen die Nachbarschaft einluden, sich ihnen anzuschließen, am Betreten des Speichers gehindert. Wortgefechte arteten in körperliche Angriffe aus. Und am Ende waren beide Seiten nicht mehr zu kontrollieren. Sie behaupten, sie würden im Namen Jesu kämpfen, Tatsächlich aber möchten sie, dass wir Jesu Wort nicht mehr hören, der gesagt hat, wir seien alle Kinder Gottes, sagte die bekannte Schauspielerin Andrea McCain, die sich im Gefolge von Shireen Khalil oder von Athena befand, wie sie sich auch nennt. Andrea McCain trug eine Schramme über der rechten Augenbraue davon. Sie wurde sofort medizinisch versorgt. Sie war aber schon gegangen, bevor der Reporter herausfinden konnte, ob sie etwas mit der Gruppe und ihrem Kult zu tun hatte. Frau Khalil zufolge, die ihren 8-jährigen Sohn zu beruhigen versuchte, nachdem die Ordnung wiederhergestellt war, wird im Speicher nur gemeinsam getanzt. Dem folgt die Anrufung einer als Hagia Sophia bekannten Wesenheit, der Fragen gestellt werden. Die Feier endet mit einer Art Predigt und einem gemeinsamen Gebet zu Ehren der großen Mutter. Der Polizeioffizier, der die ersten Anzeigen aufgenommen hatte, bestätigt dies. Soweit wir sehen konnten, hat diese Gemeinschaft weder einen Namen, noch ist sie als Wohltätigkeitsverein eingetragen. Aber das ist, dem Anwalt Sheldon Williams zufolge, auch nicht notwendig. Wir leben in einem freien Land, in dem Menschen sich ohne kommerzielle Absichten in geschlossenen Räumen zu Veranstaltungen versammeln können, solange sie nicht dazu angestiftet werden, gegen Gesetze zu verstoßen oder zu Rassismus oder zum Genuss von Betäubungsmitteln. Frau Khalil macht deutlich, dass sie nicht beabsichtige, ihre Veranstaltungen wegen der Störungen einzustellen. Wir bilden eine Gruppe, um uns gegenseitig Mut zu machen, denn es ist schwierig, allein dem Druck der Gesellschaft standzuhalten, meinte sie. Es sollte nicht vergessen werden, dass Menschen im Laufe der Jahrhunderte von Seiten der etablierten Kirche immer wieder unter Druck gesetzt wurden. Immer wenn sie etwas tun, was nicht mit den etablierten, vom Staat anerkannten Religionen übereinstimmt, werden sie unterdrückt. So wie es heute geschehen ist. Früher sind Menschen wie wir zur Hinrichtungsstätte geschleppt worden, in die Gefängnisse gewandert, auf dem Scheiterhaufen gelandet oder in die Verbannung geschickt worden. Aber heute haben wir die Voraussetzungen, uns dagegen zu wehren. Und wir setzen den Kräften, die uns Einhalt gebieten wollen, unsere Kraft entgegen, so wie auch Mitgefühl mit Mitgefühl vergolten wird. Mit den Anschuldigungen von Reverend Buck konfrontiert, beschuldigte sie ihn, seine Gemeindemitglieder zu manipulieren, indem er Intoleranz als Vorwand benutzt und die Lüge zur Rechtfertigung gewalttätigen Handelns einsetzt. Der deutsche Historiker Franz Herbert, der sich zurzeit am Goethe-Institut in London aufhält, sieht das anders. Die etablierten Religionen geben keine Antworten mehr auf die Grundfragen des Menschen, wie der nach seiner Identität und dem Sinn des Lebens. Stattdessen konzentrieren sie sich auf eine Reihe von Dogmen und Normen, die vor allem die soziale und die politische Organisation im Blick haben. Daher brechen die Menschen in ihrer Suche nach wahrer Spiritualität zu neuen Ufern auf. Das bedeutet zweifellos eine Rückkehr in die Vergangenheit und zu primitiven Kulten, bevor auch diese Kulte von den Machtstrukturen angesteckt werden. Auf der zuständigen Polizeiwache wurde uns von Sergeant William Morton gesagt, dass die Gruppe um Shireen Khalil, falls sie beschließen sollte, am nächsten Montag ihr Treffen stattfinden zu lassen und sich bedroht fühlen sollte, schriftlich Polizeischutz beantragen könnte, um so weitere Zwischenfälle zu vermeiden. Reportage Andrew Fish, Foto Mark Gillam. Kieran Ryan, Journalist. Diese Reportage habe ich im Flugzeug auf dem Rückflug von der Ukraine gelesen. Ich war über den Artikel erschrocken. Die Fotos zeigten ein paar zerschlagene Schaufenster, einen aufgebrachten Reverend und, da lag die Gefahr, eine schöne Frau mit feurigen Augen, die ihren Sohn umarmt hielt. Mir war sofort klar, welche Folgen dieses Ereignis haben könnte, und ich bin wegen meiner bösen Vorahnungen direkt vom Flughafen in die Portobello Road gefahren, wo am selben Abend das nächste Treffen stattfinden sollte. Das Treffen war das bisher größte. Es kamen viele Bewohner des Viertels, ein paar Neugierige, um die in dem Artikel erwähnte geheimnisvolle Frau zu sehen, andere mit Plakaten für Religions- und Meinungsfreiheit. Da nicht mehr als 200 Personen in den Speicher passten, drängte sich die Menge auf den Bürgersteig und versuchte wenigstens einen Blick auf diese Frau zu erhaschen, die die Priesterin der Unterdrückten zu sein schien. Als sie kam, wurde sie mit Beifall empfangen. Einige steckten ihr Kärtchen zu, auf denen sie um Hilfe baten. Andere warfen Blumen. Eine Dame unbestimmten Alters bat Athena, ihren Kampf für die Freiheit der Frauen, für das Recht, die große Mutter zu verehren, fortzusetzen. Die Menschenmenge hatte die Gemeindemitglieder des Reverend Buck, die in der Woche vorher gekommen waren, offensichtlich eingeschüchtert. Sie waren trotz der Drohungen, die sie in den vorangegangenen Tagen ausgestreut hatten, nicht gekommen. Es gab keine Übergriffe. Und die Zeremonie verlief wie gewohnt. Erst kam der Tanz, dann offenbarte sich Hagia Sophia. Damals wusste ich bereits, dass sie nur eine Seite von Athena war. Es folgte die Schlussfeier, die erst kürzlich angefügt worden war, als die Gruppe in den Speicher umgezogen war, den eines der ersten Gruppenmitglieder ihr zur Verfügung gestellt hatte. Und das war's. Mir fiel auf, dass Athena während der Predigt besessen wirkte. Wir haben der Liebe gegenüber nur eine Verpflichtung, ihr zu erlauben, dass sie sich in der Weise zeigt, die sie für richtig hält. Wir dürfen nicht erschrecken, wenn die Kräfte der Finsternis sich Gehör verschaffen wollen. Diejenigen, die das Wort Sünde eingesetzt haben, um unser Herz und unseren Verstand zu kontrollieren. Was ist Sünde? Jesus Christus, den wir alle kennen, wandte sich an die Ehebrecherin und sagte: Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Er heilte am Sabbat, erlaubte einer Prostituierten, seine Füße zu waschen, lud einen der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden, ein, die Freuden des Paradieses mit ihm zu teilen. Er aß verbotene Nahrungsmittel. Er sagte, wir sollten uns nur um den heutigen Tag sorgen, denn die Lilien auf dem Felde würden nicht weben und spinnen, sich aber mit Herrlichkeit kleiden. Was ist Sünde? Sünde heißt verhindern, dass sich die Liebe offenbart. Und die große Mutter ist Liebe. Wir befinden uns in einer neuen Welt. Wir können wählen, ob wir unseren eigenen Schritten folgen wollen, statt denen, die die Gesellschaft uns aufgezwungen hat. Wenn es notwendig sein sollte, werden wir uns noch einmal den Kräften der Finsternis stellen, wie wir es in der letzten Woche getan haben. Aber niemand wird unsere Stimme oder unser Herz zum Schweigen bringen. Ich erlebte mit, wie sich eine Frau in eine Ikone verwandelte. Sie redete über all das voller Überzeugung und mit Würde. Ich hoffte inständig, dass es sich wirklich so verhielt, dass wir wirklich am Beginn einer neuen Welt standen und ich dies miterleben würde. Ihr Auszug aus dem Speicher war so erhebend wie ihr Einzug. Als Athena mich in der Menge sah, rief sie mich zu sich und meinte, sie habe mich in der vorangegangenen Woche vermisst. Sie war fröhlich, selbstsicher und überzeugt davon, dass das, was sie tat, richtig war. Das war die positive Wirkung des Zeitungsartikels. Aber ich bezweifelte, dass diese überwiegen würde. 3 Tage später wurden meine Befürchtungen bestätigt. Die andere Seite schlug jetzt zu. Über eine der renommiertesten und konservativsten Anwaltskanzleien des Königreichs, deren Leiter und nicht Athena Kontakte zu allen Regierungskreisen hatte und indem er die veröffentlichten Erklärungen nutzte, ließ Reverend Buck eine Pressekonferenz einberufen, um mitzuteilen, dass er einen Prozess wegen Diffamierung, übler Nachrede und Rufschädigung angestrengt habe. Der Redaktionsleiter rief mich zu sich. Er wusste, dass ich mit der Hauptperson dieses Skandals befreundet war und schlug mir ein Exklusivinterview mit ihr vor. Meine erste Reaktion war Empörung. Es kam nicht in Frage, dass ich diese freundschaftliche Beziehung dazu missbrauchte, die Auflage der Zeitung zu erhöhen. Aber nachdem wir uns ein wenig darüber unterhalten hatten, fand ich die Idee gar nicht so schlecht. Athena bekäme Gelegenheit, ihre Version der Geschichte zu präsentieren. Ich könnte sogar das Interview als Unterstützung für ihren Kampf nutzen, den sie jetzt offen führte. Noch am selben Nachmittag ging ich zu ihrer Wohnung. Schließlich hatte sie mich eingeladen, als sie den Speicher verlassen hatte. Von Nachbarn erfuhr ich, dass am Tag zuvor Gerichtsdiener gekommen seien, um ihr eine Vorladung auszuhändigen, sie aber auch nicht angetroffen hätten. Ich rief sie später noch einmal an, erreichte sie aber wieder nicht. Ich versuchte es am frühen Abend erneut, doch keiner ging ans Telefon. Von da an habe ich jede halbe Stunde angerufen und meine Angst wuchs mit jedem Anruf. Spät abends endlich nahm jemand ab. Ich erkannte sofort Andreas' Stimme am anderen Ende der Leitung. »Was willst du?« fragte sie. »Athena hat mich gebeten, vorbeizukommen. Ist alles in Ordnung?« »Selbstverständlich ist alles in Ordnung. Oder nichts ist in Ordnung, je nachdem, wie du es sehen möchtest. Aber ich glaube, du könntest helfen.« »Wo ist sie?« Andrea legte wortlos auf. Deirdre O'Neill, bekannt als Edda. Athena quartierte sich in einem Hotel in der Nähe meiner Wohnung ein. Am Tag nach ihrer Ankunft lud ich sie und ihren Sohn zu einem Spaziergang in einem Wald in der Nähe von Edinburgh ein. Dort erzählte sie mir, während das Kind zwischen den Bäumen herumrannte und spielte, genau, was in London geschehen war. Erst als sie ihren Bericht beendet hatte, sagte ich etwas. »Es ist Tag, der Himmel ist bedeckt, und hinter den Wolken, so glauben es die Menschen, lebt ein allmächtiger Gott, der unser Schicksal lenkt. Doch schau dir deinen Sohn an. Höre auf seine Schritte. Lausche den Geräuschen um dich herum. Hier unten, viel näher, ist die große Mutter. Die Natur, die den Kindern Freude und denjenigen Energie bringt, die sich in ihr bewegen. Warum glauben die Menschen lieber an etwas, das so fern ist, und vergessen das Sichtbare, die wahre Offenbarung des Wunders? Ich weiß warum, weil dort oben, hinter den Wolken verborgen, jemand unangreifbar in seiner Weisheit alles lenkt und Befehle gibt. Hier unten stehen wir in körperlichem Kontakt mit der magischen Wirklichkeit, haben wir die Freiheit zu wählen, wohin unsere Schritte uns tragen sollen. Schöne, wahre Worte. Glaubst du, dass der Mensch das will? Dass er die Freiheit will, über seine eigenen Schritte zu bestimmen? Das glaube ich schon. Diese Erde, auf der ich stehe, hat mir viele seltsame Wege vorgezeichnet. Von einem kleinen Dorf tief in Transsilvanien zu einer Stadt im Nahen Osten. Von dort in eine andere Stadt auf einer Insel, dann in die Wüste, wieder nach Transsilvanien und so fort. Von einer Bank in einem Londoner Vorort in eine Immobilienfirma am Persischen Golf. Von einer Tanzgruppe zu einem Beduinen, und immer wenn meine Füße mich weitertrugen, sagte ich Ja und nicht Nein. Was hast du damit gewonnen? Ich kann heute die Aura von Menschen sehen. Ich kann die große Mutter in mir wecken. Mein Leben hat jetzt einen Sinn, ich weiß, wofür ich kämpfe. Aber warum fragst du mich das? Du hast die wichtigste Kraft von allen erhalten, die Gabe zu heilen. Andrea kann prophezeien und mit Geistern reden. Ich habe ihre spirituelle Entwicklung Schritt für Schritt mitverfolgt. Was noch hast du bekommen? Die Freude, am Leben zu sein. Ich lebe bewusst. Alles ist ein Wunder, eine Offenbarung. Das Kind fiel hin, verletzte sich am Knie. Athena rannte sofort zu ihm, reinigte die Wunde, tröstete den Jungen und er spielte im Wald gleich wieder weiter. Ich nahm das als Zeichen. Dein Sohn ist gefallen und wieder aufgestanden. Mir ist es schon so ergangen. Und du erlebst doch gerade auch so etwas. Ja, aber ich finde nicht, dass ich gestrauchelt und gestürzt bin. Ich glaube, ich gehe einmal mehr durch eine Prüfung, die mich lehren wird, welchen Schritt ich als nächstes tun muss. Heron Ryan, Journalist. Ich war gerade damit beschäftigt, mir Notizen zu den Ereignissen in der Portobello Road und zur Wiedergeburt der Muttergottheit zu machen. Ich musste mir Mühe geben mit diesem Interview, denn es würde nicht einfach sein, ein so schwieriges Thema seriös zu behandeln. Vor meinem geistigen Auge erschien eine Frau, die sagte, ihr könnt es, tut, was die große Mutter lehrt, vertraut in Liebe und die Wunder werden geschehen. Und die Menge in der Portobello Road hatte es begriffen. Doch wie lange würde das gut gehen? Schließlich lebten wir in einer Zeit, in der die Menschen glaubten, das Glück nur finden zu können, indem sie sich versklavten, weil sich frei zu entscheiden bedeutet, zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Und das macht Angst. In diesem Augenblick trat Athena ein. »Ich möchte, dass Sie etwas über mich schreiben«, bat Athena. Ich entgegnete, es wäre zu Ihrem Schutz besser, wenn wir noch etwas warten würden. Der Vorfall würde in einer Woche die Öffentlichkeit nicht mehr interessieren, und die Aufregung hätte sich dann gelegt. Im Augenblick interessieren sich nur das Viertel selber und die Sensationsblätter für den Streit und den Skandal. Keine angesehene Zeitung hat auch nur eine Zeile darüber veröffentlicht. Zudem glaube ich, dass es nicht unbedingt ratsam ist, den Konflikt weiter zuzuspitzen. In London gibt es jede Menge dieser Art von Konflikten. Es wäre besser, wenn Sie die Treffen mit Ihrer Gruppe 2 oder 3 Wochen lang aussetzen würden. Die Geschichte mit der Göttin allerdings könnte, wenn sie mit der notwendigen Seriosität behandelt würde, viele Leute dazu anregen, sich ein paar entscheidende Fragen zu stellen. Ich erzählte ihr, dass der Redaktionsleiter mir vorgeschlagen hatte, eine Serie über die Muttergottheit zu schreiben und dafür mit ihr, Athena, ein Interview zu machen. Anfangs hatte ich es für eine ausgezeichnete Idee gehalten, aber jetzt war ich der Meinung, dass es besser war, noch etwas zu warten. Entweder sie führen ihre Mission fort oder sie verteidigen sich. Ich weiß, dass sie nicht kümmert, was andere über sie denken. Ihnen ist wichtiger, was sie tun. Das stimmt doch. Ich denke an meinen Sohn. Er hat in der Schule täglich Probleme. Das geht vorbei. In einer Woche wird niemand mehr darüber reden. Dann ist der Augenblick gekommen zu handeln. Nicht um sie gegen dumme Angriffe zu verteidigen, sondern um das, was sie tun, in einem fundierten Artikel darzustellen. Und falls sie an meinen Gefühlen zweifeln, entschlossen sind, weiterzumachen, dann komme ich mit ihnen zur nächsten Versammlung. Wir werden dann sehen, was passiert. Am folgenden Montag habe ich sie begleitet. Diesmal war ich nicht nur jemand in der Menge, sondern konnte alles aus ihrem Blickwinkel sehen. Viele Menschen drängelten sich dort. Es gab Blumen, Applaus, junge Frauen, die Priesterin der Göttin riefen, zwei oder drei gut gekleidete Damen, die wegen eines Krankheitsfalls in der Familie um eine Privataudienz baten. Die Menge begann uns zu schieben, verstellte uns den Eingang zum Getreidespeicher. Weder Athena noch ich hatten an Sicherheitsvorkehrungen gedacht, und ich erschrak. Ich packte sie am Ellbogen, hob Viorel auf den Arm und wir gingen hinein. Drinnen war der Raum schon voll. Andrea erwartete uns aufgebracht. »Ich glaube, heute musst du sagen, dass du kein Wunder tun wirst«, fuhr sie Athena an. »Du lässt dich von Eitelkeit beherrschen. Warum schickt Hagia Sophia diese Leute nicht alle weg?« »Weil sie auf die Krankheiten hinweist«, entgegnete Athena herausfordernd. »Und je mehr Menschen das zugute kommt, umso besser.« Andrea hätte wohl gern noch mehr gesagt. Aber die Menge applaudierte und Athena stieg auf die improvisierte Bühne. Sie stellte den kleinen CD-Player an, den sie von zu Hause mitgebracht hatte. Sie forderte die Menge dazu auf, entgegen dem Rhythmus der Musik zu tanzen. Irgendwann ging Viorel in eine Ecke und setzte sich. Das war der Augenblick, in dem sich Hagia Sophia offenbarte. Athena machte das Übliche. Sie stellte unvermittelt den Ton ab, vergrub das Gesicht in den Händen. Die Leute schwiegen, als würden sie einem unsichtbaren Kommando gehorchen. Das Ritual lief wie immer ab. Fragen über Liebe wurden abgewiesen, aber sie sagte etwas zu Ängsten, Krankheiten und sonstigen persönlichen Problemen. Von dort, wo ich mich befand, konnte ich sehen, dass einige Menschen Tränen in den Augen hatten. Andere standen da, als hätten sie eine Heilige vor sich. Erst würde die Abschlusspredigt und dann das Ritual der kollektiven Verehrung der großen Mutter kommen. Und ich überlegte, wie wir ohne viel Aufhebens aus dem Speicher herauskommen könnten. Ich hoffte, Athena würde Andreas Rat folgen und sagen, dass die Anwesenden keine Wunder erwarten sollten. Ich ging schon mal zu Viorel, damit wir beide es rechtzeitig schafften. Hagia Sophia sagte jetzt, »Heute werden wir, bevor wir die Versammlung schließen, über Diät sprechen. Vergesst alle Diäten.« »Diäten? Was sollte denn das jetzt?« »Wir leben, weil wir essen. Aber Essen scheint heute zu einem Fluch geworden zu sein. Warum? Was bringt uns dazu, mit 40 noch die Figur halten zu wollen, die wir als junges Mädchen hatten? Kann man die Zeit anhalten? Nein. Und warum müssen wir dünn sein? Esst mäßig, aber esst mit Lust. Das Böse ist nicht, was in den Mund des Menschen hineingeht, sondern was aus dem Mund herauskommt. Vergesst nicht, dass wir jahrtausende lang darum gekämpft haben, nicht zu verhungern. Wer hat sich bloß ausgedacht, dass wir alle unser ganzes Leben lang dünn sein müssen? Ich werde euch die Antwort geben. Die Seelenvampire, diejenigen, die Angst vor der Zukunft haben und glauben, es wäre möglich, das Rad der Zeit anzuhalten. Anstatt all die Kalorien auf jede nur erdenkliche Art zu verbrennen, versucht, sie in die Energie umzuwandeln, die für den Kampf um eure Träume notwendig ist. Niemand ist nur aufgrund einer Diät lange dünn geblieben. Es herrschte vollkommene Stille. Athena begann das Schlussritual. Alle feierten die Gegenwart der großen Mutter. Ich nahm Viorel auf den Arm und nahm mir vor, das nächste Mal ein paar Freunde mitzubringen, um so etwas wie ein Mindestmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Als wir hinausgingen, hörten wir das gleiche Geschrei und den gleichen Applaus wie beim Hineingehen. Ein Antiquitätenhändler packte mich am Arm. »Das hier ist doch total verrückt! Wenn die mir eines meiner Schaufenster zertrümmern, zeige ich sie an!« Athena lachte, gab Autogramme, Viorel wirkte zufrieden. Ich hoffte, dass an diesem Abend außer mir kein Journalist zugegen gewesen war. Nachdem wir uns schließlich aus der Menge befreien konnten, nahmen wir ein Taxi. Ich fragte Athena, ob sie und Viorel etwas essen wollten. »Natürlich«, sagte Athena. »Ich habe doch gerade darüber gesprochen.« Antoine Locadour, Kulturhistoriker. In dieser ganzen Geschichte, in der so vieles schiefgelaufen ist und die unter dem Titel »Die Hexe von Portobello« bekannt wurde, hat mich am meisten die Naivität von Heron Ryan überrascht. Immerhin ein langjähriger Journalist mit internationaler Erfahrung. Als wir miteinander sprachen, zeigte er sich entsetzt über die Schlagzeilen der Sensationspresse. »Die Diät der Göttin«, habe eine Zeitung getitelt, hat mir Heron am Telefon erzählt. »Nimm ab, indem du isst«, sagt die Hexe von Portobello, hat angeblich auf der ersten Seite einer anderen gestanden. Diese Athena hatte nicht nur ein sensibles Thema wie die Religion berührt, sondern sie war offensichtlich noch weitergegangen. Sie hatte von Diät gesprochen, einem Thema, das augenscheinlich die Menschen noch mehr interessiert als Kriege, Streiks oder Naturkatastrophen. Nicht alle glauben an Gott, aber alle wollen abnehmen. Heron berichtete weiter, die Reporter hätten lokale Ladenbesitzer interviewt, die versicherten, dass im Getreidespeicher schon an verschiedenen Tagen vor den Montagsversammlungen kleinere Treffen stattgefunden hätten, bei denen rote und schwarze Kerzen gebrannt hätten. Einstweilen beschränkten sich die Artikel offenbar auf billige Sensationslust. Aber Ryan hätte voraussehen müssen, dass dies alles letztlich in einem Prozess vor den britischen Gerichten gipfeln würde. Dabei würde der Kläger keine Gelegenheit auslassen, die Richter zu überzeugen, dass es hier nicht nur um Verleumdung ging, sondern vielmehr um einen Angriff auf alle Werte, die die Gesellschaft aufrechterhielten. Bei der nächsten Versammlung hat die Polizei, weil sie fürchtete, dass es wieder eine Straßenschlacht wie im August geben könnte, ein halbes Dutzend Beamte abgestellt, die Konfrontationen verhindern sollten. Athena kam in Begleitung von Bodyguards, die er, Ryan, organisiert hatte. Aber diesmal hörte man nicht nur Applaus, sondern auch Schmährufe und Beschimpfungen. Eine Dame, die sah, dass Athena von einem 8-jährigen Jungen begleitet wurde, reichte wenige Tage darauf eine Anzeige bei Gericht ein, die sie mit dem Children Act von 1989 begründete und in der sie vortrug, dass die Mutter dem Kind nicht wiedergutzumachende Schäden zufügte und das Sorgerecht daher dem Vater übertragen werden müsse. Meiner Boulevardzeitung gelang es, Lukas Jessen Petersen zu finden, der allerdings kein Interview geben wollte. Er drohte aber, zu allem bereit zu sein, falls die Presse Viorel in ihren Artikeln auch nur mit einem Wort erwähnte. Am nächsten Tag druckte diese Zeitung die Schlagzeile: »Ex-Mann der Hexe von Portobello sagt, für meinen Sohn bin ich bereit zu töten.« Am selben Nachmittag wurden noch zwei weitere auf dem Children Act von 1989 gestützte Anzeigen bei Gericht eingereicht. Diesmal wurde der Staat gebeten, die Verantwortung für das Wohlergehen des Kindes zu übernehmen. Es gab keine weiteren Versammlungen, obwohl Anhänger wie auch Gegner Athenas vor der Tür randalierten. Uniformierte Sicherheitskräfte versuchten, die Menschen zu beruhigen. Das Gleiche geschah in der Woche darauf. Diesmal waren sowohl die Gruppen kleiner als auch weniger Polizisten anwesend. In der dritten Woche gab es nur noch ein paar Blumen vor dem Speicher. Und jemand wollte an mögliche Besucher Fotos verteilen. Dann verschwand die Angelegenheit aus den Londoner Tageszeitungen. Als Reverend Ian Buck beschlossen habe, seine Anzeige wegen Verleumdung und übler Nachrede zurückzuziehen und sich dabei auf den christlichen Geist berief, den wir denjenigen entgegenbringen sollten, die ihr Handeln bereuen, gab es in der Presse schon kein Interesse mehr. Und der Reverend konnte seinen Text noch gerade als Leserbrief in einer Stadtteilzeitung unterbringen. Ryan hatte alle Möglichkeiten und Informationen, um Klarheit in die Angelegenheit zu bringen. Was seine Zeitung geschrieben hätte, wäre von den meisten Presseorganen aufgegriffen worden. Aber zu meiner Überraschung veröffentlichte er nie eine Zeile über Shireen Khalil. Meiner Meinung nach hat das Verbrechen, das kurz darauf geschah, nichts mit den Vorkommnissen in der Portobello Road zu tun. Dabei handelt es sich nur um einen makabren Zufall. Hiron Ryan, Journalist. Athena bat mich, mein Aufnahmegerät einzuschalten. Sie hatte auch eines bei sich. Ein Modell, das ich noch nie gesehen hatte, technisch äußerst raffiniert und winzig. Erstens möchte ich sagen, dass ich mit dem Tod bedroht wurde. Zweitens möchte ich Sie bitten, dass Sie, wenn ich sterben sollte, 5 Tage verstreichen lassen, bis jemand dieses Band hört. Spätestens dann werden die Leute unterscheiden können, was unrichtig und was wahr ist. Sagen Sie laut und deutlich, dass Sie einverstanden sind, denn so schließen wir eine rechtlich wirksame Übereinkunft. Ich bin einverstanden, aber ich denke, das denken Sie nicht. Falls ich tot aufgefunden werde, wird diese Aufnahme unter der Voraussetzung, dass, was ich jetzt sagen werde, niemand vorher hört, mein Testament. Ich drückte auf den Aufnahmeknopf. Ich habe gesagt, dass ich mit dem Tod bedroht werde. Leute rufen mich an, ohne ihren Namen zu nennen. Sie beschimpfen mich. Sie sagen, ich sei eine Gefahr für die Welt. Ich wolle die Herrschaft Satans zurückbringen, und das könnten Sie nicht zulassen. Haben Sie mit der Polizei gesprochen? Ich erwähnte Ihren Freund extra nicht und wollte ihr damit zeigen, dass ich ihr die Geschichte nie geglaubt hatte. Ja, das habe ich. Die Anrufe werden aufgenommen. Sie kommen aus Telefonzellen. Doch die Polizei sagt, ich solle mir keine Sorgen machen. Meine Wohnung werde beobachtet. Eine dieser Personen hat sich schon festnehmen können. Es ist ein Geistesgestörter, der glaubt, die Reinkarnation eines Apostels zu sein und der Meinung ist, dass dieses Mal gekämpft werden muss, damit Christus nicht wieder verstoßen wird. Er ist jetzt in einer psychiatrischen Anstalt. Die Polizei hat erklärt, er sei schon vorher festgenommen worden, weil er andere Menschen auf die gleiche Weise bedroht hätte. Wenn Sie aufpassen, sind unsere Polizeibeamten die Besten der Welt. Dann gibt es tatsächlich keinen Grund zur Sorge. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Wenn mein Leben heute zu Ende wäre, könnte ich sagen, ich habe Augenblicke erlebt, die nur wenige Menschen in meinem Alter erleben durften. Wovor ich mich fürchte. Und daher habe ich Sie gebeten, unser heutiges Gespräch aufzunehmen, ist selber zu töten. Töten? Sie wissen, dass ein paar Prozesse anhängig sind, mit denen versucht wird, mir das Sorgerecht für Viorel zu entziehen. Freunde wollen mir helfen, aber niemand kann etwas tun. Ihnen zufolge werden diese Fanatiker erreichen, was sie wollen, was allerdings letztlich vom Richter abhängt. Daher habe ich eine Waffe gekauft. Ich weiß, was es bedeutet, wenn ein Kind von seiner Mutter getrennt wird. Ich habe es selber erlebt. Daher werde ich schießen, sobald der erste Gerichtsdiener zu mir kommt. Und ich werde bis zur letzten Patrone weiterschießen. Haben Sie das aufgenommen? Ja. Aber es gibt doch Mittel. Die gibt es nicht. Mein Vater verfolgt die Verfahren. Er sagt, in einem Familienrechtsverfahren sei wenig zu machen. Jetzt schalten Sie bitte Ihr Aufnahmegerät wieder aus. War das Ihr Testament? Sie antwortete nicht. Sie ging zur Musikanlage, legte die berühmte sibirische Steppenmusik auf, die ich inzwischen fast auswendig kannte. Athena tanzte wie bei den Versammlungen gegen den Rhythmus, und ich wusste, worauf sie hinaus wollte. Ihr Aufnahmegerät lief als stummer Zeuge weiter. Während das Abendlicht an diesem sonnigen Tag durch die Fenster schien, tauchte Athena in die Suche nach einem anderen Licht ein, das seit Anbeginn der Welt existiert hatte. Athena hörte auf zu tanzen, stellte die Musik ab, vergrub das Gesicht zwischen den Händen und schwieg eine Weile. Dann hob sie den Blick und sah mich an. »Sie wissen, wer jetzt hier ist, nicht wahr?« »Ja. Athena und ihr göttlicher Anteil, Hagia Sophia. Ich habe mich daran gewöhnt, es so zu tun. Ich weiß inzwischen, dass ich es gar nicht mehr so tun muss, aber so habe ich den Weg zu ihr gefunden und daher behalte ich dieses Ritual bei. Sie wissen, mit wem Sie sprechen, mit Athena. Aber ich bin auch Hagia Sophia. So wie Hagia Sophia ein Teil von mir ist, haben auch Sie einen Teil, der über die irdische Erscheinungsform hinausgeht. Ich weiß, dass Sie leiden, weil Sie glauben, etwas nicht zu bekommen. Meine Liebe. Doch Ihr Schmerz, Ihre Angst, ihr Verlassenheitsgefühl sind unnötig und kindisch. Denn ich liebe sie. Nicht so, wie ihr irdischer Teil es will, sondern so, wie der göttliche Funke es will. Ich spiele nicht mit ihren Gefühlen, wenn ich das sage. Was aber ist dann die Liebe? Die Seele, das Blut und der Körper der großen Mutter. Ich liebe sie so innig, wie verbannte Seelen einander lieben, wenn sie einander in Mitten der Wüste begegnen. Es wird nichts Körperliches zwischen uns geschehen. Doch keine Leidenschaft ist nutzlos, keine Liebe wird weggeworfen. Denn die große Mutter hat sie in ihrem Herzen geweckt und auch in meinem. Wobei sie vielleicht eher willkommen heißen als ich. Die Energie der Liebe geht nicht verloren. Sie ist mächtiger als alles sonst und zeigt sich auf vielerlei Weise. Ich bin nicht stark genug dazu. Diese abstrakte Sicht deprimiert mich und macht mich einsamer als je zuvor. Auch mir geht es so. Auch ich brauche jemanden an meiner Seite. Aber eines Tages werden unsere Augen sich öffnen und die unterschiedlichen Formen der Liebe können sich dann offenbaren und das Leid wird aus der Welt verschwinden. Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Viele von uns kommen von einer langen Reise zurück, auf der wir genötigt wurden, nach Dingen zu suchen, die uns nicht interessierten. Aber diese Rückkehr verläuft nicht ohne Schmerzen, denn wir waren lange weg und empfinden uns im eigenen Land als Fremde. Es wird eine Zeit lang brauchen, bis wir die Freunde gefunden haben, die auch auf Reisen gewesen sind und die Orte, an denen unsere Wurzeln und unser Schatz sich befinden. Doch am Ende wird es geschehen. Mich hatte das sehr berührt. Ich wollte mehr wissen. Ich möchte weiter über die Liebe reden. Wir reden doch darüber. Sie war immer das Ziel all dessen, was ich in meinem Leben gesucht habe. Zuzulassen, dass die Liebe sich in mir ohne Grenzen zeigte, meine leeren Stellen füllte, mich zum Tanzen, zum Lächeln brachte, dazu mein Leben zu rechtfertigen, meinen Sohn zu beschützen, mit dem Himmel, mit Männern und Frauen, mit all denjenigen in Verbindung zu treten, die mir auf meinem Weg begegnet sind. Ich habe versucht, meine Gefühle zu kontrollieren, indem ich sagte, dieser verdient meine Zuneigung oder jener verdient sie nicht, bis ich mein Schicksal begriffen habe. Bis ich sah, dass ich das Wichtigste in meinem Leben verlieren könnte. Ihren Sohn? Genau. Das vollkommenste Zeugnis der Liebe. In dem Augenblick, als sich die Möglichkeit abzeichnete, dass man ihn mir nehmen könnte, bin ich mir selber begegnet und habe begriffen, dass ich niemals etwas besitzen, etwas verlieren könnte. Ich habe das begriffen, nachdem ich stundenlang heftig geweint hatte. Erst nachdem ich lange und intensiv gelitten hatte, sagte der Teil von mir, den ich Hagia Sophia nenne, »Was soll der Unsinn? Die Liebe bleibt immer. Und dein Sohn wird früher oder später gehen.« Ich begann zu verstehen. Die Liebe ist keine Gewohnheit, keine Verbindlichkeit oder Schuld. Sie ist nicht das, was uns Schlager lehren. Die Liebe ist. Und das ist das Testament von Athena oder Shirin oder Hagia Sophia. Die Liebe ist. Man muss sie nicht definieren. Liebe und frage nichts weiter. Liebe einfach nur. Das ist schwierig. Athena fuhr fort. Auch für mich ist es schwierig. Jedenfalls werde ich nicht mehr nach Hause zurückkehren. Ich werde mich verstecken. Die Polizei kann mich vor Verrückten beschützen, aber niemals vor der Justiz. Ich hatte eine Mission zu erfüllen und das hat mich so weit gehen lassen, dass ich das Sorgerecht für meinen Sohn aufs Spiel gesetzt habe. Dennoch bereue ich nicht. Ich habe mein Schicksal erfüllt. Was war Ihre Mission? Das wissen Sie doch, denn Sie haben von Anfang an daran teilgehabt. Der großen Mutter den Weg zu bereiten. Eine Tradition wieder aufgreifen, die jahrhundertelang unterdrückt worden war, jetzt aber wieder auflebt. Vielleicht... Ich hielt inne, aber sie sagte nichts, bis ich meinen Satz beendet hatte. Vielleicht war es etwas zu früh. Die Menschen waren noch nicht bereit. Athena lachte. Selbstverständlich waren sie das. Daher hat es Konfrontationen gegeben, Aggressionen und Obskurantismus. denn die Kräfte der Finsternis liegen im Sterben und wenden jetzt ihre letzten Energien auf. Sie wirken kräftiger, wie die Tiere, bevor sie sterben. Aber bald werden sie sich nicht mehr vom Boden erheben können. Sie werden erschöpft sein. Ich habe die Saat in viele Herzen gelegt, und jedes Herz wird das Wiederaufleben auf seine Art zeigen. Doch es gibt ein Herz, das die Tradition ganz und gar fortführen wird. Andrea. Andrea. Andrea hasste Athena, die sie für das Ende unserer Beziehung verantwortlich machte. Die jedem, der es hören wollte, sagte, Athena ließe sich von Egoismus und Eitelkeit leiten und würde am Ende ein Werk zerstören, das auf die Beine zu stellen so schwierig gewesen war. Athena erhob sich und nahm ihre Handtasche. Hagia Sophia war noch immer in Athena. »Ich sehe Andreas Aura. Sie wird gerade von einem unnötigen Leiden geheilt.« »Sie wissen doch, dass Andrea sie nicht mag.« »Natürlich weiß ich das. Wir haben fast eine halbe Stunde über die Liebe gesprochen, nicht wahr? Jemanden mögen oder nicht, hat nichts damit zu tun. Andrea ist jemand, der absolut fähig ist, diese Mission fortzuführen. Sie hat mehr Erfahrung und Charisma als ich. Sie hat aus meinen Fehlern gelernt. Sie weiß, dass man eine gewisse Vorsicht walten lassen muss, denn die Zeiten, in denen das Ungeheuer Obskurantismus im Sterben liegt, sind Zeiten der Konfrontation. Andrea mag mich als Person hassen, aber vielleicht hat sie gerade deshalb ihre Gaben so schnell entwickeln können, um zu beweisen, dass sie fähiger ist als ich. Wenn der Hass einen Menschen wachsen lässt, verwandelt er sich in eine der vielen Arten der Liebe. Athena nahm ihr Aufnahmegerät, steckte es in die Handtasche und ging. Am Ende derselben Woche fällte das Gericht sein Urteil. Es wurden verschiedene Zeugen gehört, und Shireen Khalil, bekannt als Athena, behielt das Sorgerecht für ihren Sohn. Außerdem wurde der Direktor der Schule, in die der Junge ging, darauf hingewiesen, dass jede Form der Diskriminierung des Jungen strafrechtlich verfolgt werden würde. Ich wusste, dass es nichts bringen würde, in Athenas Wohnung anzurufen. Sie hatte Andrea den Schlüssel übergeben, ihre Musikanlage und einen Teil der Kleidung mitgenommen und gesagt, sie werde so bald nicht wiederkommen. Ich wartete auf ihren Anruf, damit wir ihren Sieg feiern konnten. Mit jedem Tag, der verging, hörte meine Liebe zu Athena auf, eine Quelle des Leidens zu sein, und verwandelte sich in einen See der Freude und Gelassenheit. Ich fühlte mich nicht mehr so allein. Irgendwo im Raum feierten unsere Seelen, die Seelen aller Verbannten, die zurückkamen, voller Freude das Wiedersehen. Die erste Woche verging, und ich dachte mir, dass Athena vielleicht versuchte, sich von der Anspannung der letzten Zeit zu erholen. Einen Monat später dachte ich dann, dass sie vielleicht wieder zu ihrer Arbeit nach Dubai zurückgekehrt sei. Ich rief in Dubai an, doch man sagte mir, sie habe nichts von sich hören lassen. Falls ich wisse, wo sie sei, sollte ich ihr bitte ausrichten, dass alle Türen für sie offen stünden und sie allen sehr fehlte. Ich beschloss, eine Reihe von Artikeln über das Erwachen der großen Mutter zu schreiben, die zu einigen beleidigenden Leserbriefen führten, in denen ich beschuldigt wurde, Heidentum zu verbreiten, aber ansonsten ein riesiger Publikumserfolg waren. 2 Monate später, als ich gerade zum Mittagessen gehen wollte, rief mich ein Kollege aus der Redaktion an. Die Leiche von Shireen Khalil, der Hexe von Portobello, sei gefunden worden. Sie war in Hampstead brutal ermordet worden. Jetzt, wo ich die Aufnahmen alle transkribiert habe, werde ich sie ihr geben. Sie wird im Augenblick im Snowdonian National Park spazieren gehen, was sie jeden Nachmittag tut. Heute ist ihr Geburtstag. Besser gesagt, das Datum, das ihre Eltern dafür ausgewählt haben, als sie adoptiert haben. Dieses Manuskript soll mein Geschenk sein. Viorel, der mit den Großeltern zur Feier gekommen ist, hat auch eine Überraschung vorbereitet. Er hat im Studio gemeinsamer Freunde seine erste Musik aufgenommen und wird sie während des Abendessens spielen. Athena wird mich später sicher fragen, warum hast du das getan? Und ich werde ihr antworten, es war mir wichtig, dich zu verstehen. Während all der Jahre, die wir zusammen waren, hatte ich, was ich über sie gehört hatte, für Legenden gehalten. aber jetzt weiß ich, dass diese Legenden wahr sind. Immer wenn ich sie begleiten wollte, sei es zu den Montagsversammlungen in ihrer Wohnung, sei es nach Rumänien, sei es zu Treffen mit Freunden, hatte sie mich gebeten, es nicht zu tun. Wegen meines Berufs würden sich sogar die Unschuldigsten schuldig fühlen, war ihre Begründung gewesen. Zweimal war ich, ohne ihr Wissen, im Speicher in Portobello gewesen. Ich habe auch ohne ihr Wissen Leute abgestellt, die sie bewachten, wenn sie dort ankam oder den Speicher verließ. Zumindest eine Person, die später als Mitglied einer Sekte identifiziert wurde, war festgenommen worden und trug einen Dolch bei sich. Er behauptete, Geister hätten ihn beauftragt, etwas Blut der Hexe von Portobello, die die große Mutter offenbarte, zu nehmen. Sie würden es brauchen, um bestimmte Opfergaben zu weihen. Er habe sie nicht töten, nur das Blut in einem Taschentuch auffangen wollen. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich tatsächlich nicht um einen Mordversuch gehandelt hatte. Dennoch wurde der Mann zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Es war nicht meine Idee gewesen, sie für die Welt zu ermorden. Athena selber wollte verschwinden und hatte mich gefragt, ob das möglich sei. Ich erklärte ihr, dass ich, wenn das Gericht beschließen würde, ihr das Sorgerecht für ihren Sohn zu entziehen, nichts gegen das Gesetz tun könnte. Aber in dem Augenblick, in dem der Richter zu ihren Gunsten entschieden hatte, waren wir frei, ihren Plan auszuführen. Athena war bewusst, dass, als die Treffen im Speicher öffentlich bekannt geworden waren, ihre Mission unwiderruflich aus dem Ruder gelaufen war. Es brachte nichts, wenn sie durch die Menge ging und erklärte, sie sei keine Königin, keine Hexe, keine göttliche Verkörperung. Aber das Volk hatte entschieden, wem es die Macht geben und wem es folgen wollte. Was allerdings dem vollkommen widersprach, was Athena predigte. Die Freiheit zu wählen, ohne Pastoren das eigene Brot zu segnen, die eigenen Gaben zu erwecken. Es brachte auch nichts, einfach zu verschwinden. Die Leute würden darin einen Rückzug in die Wüste, ein Auffahren in den Himmel, eine Reise zu geheimen Meistern sehen, die im Himalaya leben, und würden ständig auf ihre Rückkehr warten. Immer mehr Legenden würden sich um sie ranken, und es könnte sich sogar ein Kult um sie entwickeln. Wir hatten dies bemerkt, als sie aufhörte, in den Speicher in der Portobello Road zu gehen. Meine Informanten sagten, dass der sie betreffende Kult, anders als die meisten vermuteten, sich in erschreckender Weise ausbreitete. Andere ähnliche Gruppen bildeten sich. Frauen behaupteten von sich, die Erbinnen von Hagia Sophia zu sein. Ihr in der Zeitung veröffentlichtes Foto, das sie mit Viorel auf dem Arm zeigte, wurde heimlich verkauft. Sie wurde als Opfer, als Märtyrerin der Intoleranz gesehen. Okkultisten begannen von einem Athena-Bund zu sprechen, in dem man nach vorheriger Geldzahlung in Kontakt mit der Gründerin treten konnte. Daher blieb nur der Tod. Ein Mord, dessen Opfer in einer großen Stadt jeder werden konnte. Wir mussten ein paar Vorsichtsmaßnahmen treffen. A. Das Verbrechen durfte nicht mit religiösem Märtyrertum in Verbindung gebracht werden, denn das würde die Lage, die wir vermeiden wollten, nur noch verschlimmern. B. Das Opfer musste bis zur Unkenntlichkeit entstellt sein. C. Der Mörder durfte nicht verhaftet werden. D. Wir brauchten eine Leiche. In einer Stadt wie London gibt es täglich Tote, Entstellte, Verbrannte. Aber normalerweise verhaften wir am Ende den Täter. Wir mussten daher fast 2 Monate warten, bis der Mord in Hampstead geschah. Auch in diesem Fall haben wir den Mörder gefunden. Nur war er tot. Er war nach Portugal gereist und hatte sich mit einem Schuss in den Mund das Leben genommen. Gerechtigkeit war geschehen, und ich brauchte nur noch ein bisschen Mithilfe meiner engsten Freunde. Eine Hand wäscht die andere, und manchmal bitten sie mich um ungewöhnliche Dinge, und sofern kein Gesetz gebrochen wird, gibt es, sagen wir, einen gewissen Ermessensspielraum in der Auslegung. Folgendes war geschehen. Gleich nach Auffinden der Leiche wurde mir mit einem langjährigen Kollegen zusammen die Aufgabe übertragen, diesen Fall zu bearbeiten. Fast zeitgleich erhielten wir von der portugiesischen Polizei die Nachricht, dass in Guimarães ein Selbstmörder gefunden worden war, der in einem Brief, den er bei sich trug, Anweisungen gab, seinen Besitz an Wohltätigkeitsorganisationen zu verteilen und einen Mord gestand, der in allen Einzelheiten mit unserem Fall übereinstimmte. Es war ein Verbrechen aus Leidenschaft gewesen. Liebe fand häufig so ein Ende. In dem Brief, den er hinterließ, berichtete der Tote, dass er eine Frau aus der ehemaligen Sowjetunion nach England gebracht und alles getan habe, um ihr zu helfen. Er wollte sie heiraten, damit sie alle Rechte einer britischen Staatsbürgerin bekäme. Und hatte einen Brief gefunden, den sie an einen Deutschen hatte schicken wollen, der sie eingeladen hatte, ein paar Tage mit ihm in seinem Schloss zu verbringen. In ihrem Brief hieß es, sie könne es nicht erwarten, ihn wiederzusehen. Er möge ihr ein Flugticket schicken. Sie hatten sich in einem Café in London kennengelernt und einander nur zweimal geschrieben. Ich hatte die perfekten Voraussetzungen. Mein Freund zögerte noch ein wenig. Niemand hat gern ein ungelöstes Verbrechen auf seinem Personalbogen. Aber ich versicherte ihm, ich würde die Schuld auf mich nehmen, und er war dann einverstanden. Ich bin zu Athena gefahren. Sie lebte in einem netten Haus in Oxford. Mit einer Spritze entnahm ich ihr ein wenig Blut. Ich schnitt ihr etwas Haar ab, das ich ansenkte, aber nicht ganz verbrannte. Am Tatort habe ich dann die Beweise verstreut. Mir war klar, dass ein DNA-Test nicht in Frage kam, weil niemand wusste, wer ihre leiblichen Eltern waren. Darum brauchte ich nun nur noch die Hände in den Schoß zu legen und zu hoffen, dass die Nachricht kein allzu großes Presseecho finden würde. Ein paar Journalisten stellten Fragen. Ich habe ihnen die Geschichte mit dem Selbstmord des Täters erzählt, dabei nur das Land erwähnt, die Stadt aber nicht angegeben. Ich sagte, bislang kenne man das Motiv für das Verbrechen nicht. Meiner Meinung nach, schließlich haben auch Polizisten das Recht, sich einmal zu irren, sei das Opfer vergewaltigt worden. Da sie ihren Angreifer erkannt haben könnte, wurde sie getötet und entstellt. Würde der Deutsche wieder schreiben, würden seine Briefe mit dem Vermerk Empfänger unbekannt an ihn zurückgesandt werden. Athenas Foto war nur einmal in der Zeitung erschienen, damals, während der Vorfälle in der Portobello Road. Daher bestand kaum Gefahr, dass sie erkannt würde. Außer mir wussten nur noch drei Menschen von der Geschichte. Athenas Eltern und Viorel. Wir alle haben an der Beerdigung ihrer sterblichen Überreste teilgenommen, und das Grab hat einen Stein mit ihrem Namen. Viorel besucht Athena jedes Wochenende und hat eine blendende Zukunft vor sich. Selbstverständlich kann es passieren, dass Athena eines Tages dieses abgeschiedene Leben leid ist und beschließt, nach London zurückzukehren. Das wäre nicht weiter schlimm, denn die Menschen haben ein kurzes Gedächtnis und außer ein paar engen Freunden wird sich niemand an sie erinnern. Dann wird der Katalysator Andrea sein, die, das muss man gerechterweise sagen, sehr viel besser befähigt ist, die Mission weiterzuführen. Sie hat nicht nur die notwendigen Gaben, sie ist außerdem Schauspielerin und kann mit Publikum umgehen. Ich habe sagen hören, dass Andrea an Einfluss gewonnen hat, ohne jedoch unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Menschen, die in der Gesellschaft Schlüsselpositionen einnehmen, mit Andrea Kontakt haben. Und wenn genügend Mächtige auf ihrer Seite sind, werden im Falle eines Falles Scheinheilige wie Reverend Ian Buck keine Chance mehr haben. Und genau das möchte Athena. Nicht persönliche Aufmerksamkeit, wie viele, auch Andrea, dachten, sondern dass die Mission erfüllt wird. Zu Beginn meiner Ermittlungen, dessen Ergebnis dieses Manuskript ist, dachte ich, dass ich Athenas Leben erforschte, um herauszufinden, wie mutig und wichtig sie war. Aber je mehr Gespräche ich führte, umso mehr lernte ich auch meine verborgene Seite kennen, obwohl ich an solche Dinge nicht besonders glaube. Und ich kam zum Schluss, dass der Hauptgrund für diese Arbeit war, eine Antwort auf etwas zu finden, das ich mir nie hatte erklären können. Warum liebte mich Athena? Wo wir doch so verschieden waren und die Welt aus so verschiedenen Blickwinkeln betrachteten. Ich erinnere mich daran, wie ich sie zum ersten Mal küsste, in einer Bar neben der Victoria Station. Sie arbeitete damals in einer Bank. Ich war schon Kommissar bei Scotland Yard. Nachdem wir schon ein paar Mal zusammen ausgegangen waren, lud sie mich ein, in der Wohnung ihres Vermieters zu tanzen, was ich nie getan habe. Es passt einfach nicht zu mir. Doch anstatt ärgerlich zu sein, sagte sie nur, sie respektiere meine Entscheidung. Die Lektüre der Aussagen ihrer Freunde macht mich richtig stolz. Athena schien die Entscheidungen anderer sonst nie zu respektieren. Monate später, bevor sie nach Dubai fuhr, sagte ich ihr, dass ich sie liebe. Sie antwortete mir, dass sie mich auch liebe, wir uns aber auf eine lange Trennung vorbereiten müssten. Jeder würde in einem anderen Land arbeiten, aber wahre Liebe hält der Entfernung stand. Damals, und das war das einzige Mal, wagte ich sie zu fragen, warum liebst du mich? Sie antwortete, ich weiß es nicht und will es auch überhaupt nicht wissen. Jetzt, nachdem ich all diese Seiten beendet habe, glaube ich, die Antwort in ihrer Unterhaltung mit dem Journalisten gefunden zu haben. Die Liebe ist. 25. Februar 2006, 19.47 Uhr. Durchsicht beendet am Tag des heiligen Expedit 2006.